Es ist 0:00 Uhr. Es folgt die erste Ausgabe von den Interimstrainern. Hallo und herzlich willkommen am 22.12. des Jahres 2013. Es ist in der Tat 0 Uhr. Wir begrüßen euch zur allerersten Ausgabe des Podcasts Die Interimstrainer. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, warum sind wir nur zu zweit? Diese Frage möchte ich zuallererst beantworten. Wir sind ja eigentlich ein Quartett. Und zwar das Quartett bestehend aus Felix, Jan, Leon und mir, welches natürlich vorübergehend die Rolle der Trainer einnimmt, deswegen ja Interimstrainer. Aber ich habe mir in der allerersten Folge, in der es übrigens über die Club-Weltmeisterschaft 2013 in Marokko und unter anderem auch über die Liga BBVA in Spanien oder eben auch viele weitere Themen geht, habe ich mir einen Redakteur des Online-Portals infoticker.ch ins Haus geholt, und zwar den Sven. Hallo Sven! Ja, servus, guten Abend. Wie geht's? Ja, ganz gut, außer dass es ein bisschen spät ist, Das ist aber wichtig. Kaffee ist bereit. Ich habe gerade mal Kann losgehen. rausgeguckt, die Sonne scheint schon bald wieder aufzugehen. Also, ich glaube, es ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um jetzt hier einen Podcast zu machen. Du hattest mir gerade, bevor wir gestartet haben, noch ein kurzes Zitat sozusagen ins Ohr oder aufs Ohr gedrückt. Und das war aufs Auge, nicht aufs Ohr. Wo bin ich denn jetzt? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich glaube, genau mit diesem Motto sollten wir eigentlich auch in den Podcast starten. Denn wir haben viele Themen heute hier vorbereitet für euch. Wie gesagt, gerade schon angesprochen, die Clubweltmeisterschaften. Da wollen wir direkt mal einsteigen. Nämlich nicht mit den formalen Fakten, mit den grundlegenden Fakten über die Clubweltmeisterschaft, sondern zunächst erstmal mit den Neuerungen. Was es da jetzt eben wirklich komplett neu gibt. Es gibt da zum einen natürlich zum allerersten Mal die Torlinientechnik. Die hat man wirklich hier das erste Mal getestet. Und Jan, du bist ja, Jan, bin ich blöd. Sven, also ich verwechsel hier schon wieder alles. Sven, du bist ja als Experte heute hier am Werk. Torlinientechnik, ist das wirklich besonders relevant für einen Sport wie Fußball oder sollte man sich das aufbewahren für verschiedene anderweitige Aktivitäten? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr vielseitige Diskussion. Auf der einen Seite natürlich ist es ziemlich schwierig, so etwas immer zu sehen. Ja. Wir haben relativ viele Beispiele, ja, wo Spiele dadurch eventuell entschieden werden, dass halt eben ein Treffer nicht gegeben wird. Andere sagen halt eben wieder, ja, man sollte den Fußballsport halt eben nicht zu sehr verändern mit all dieser Technologie. Also man kann das ja richtig ausweiten, diese Diskussion. Ja, mal sehen, wie das Ganze angenommen wird. Ja. In England gibt es ja beispielsweise auch diese Technik. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Pro und Kontras einfach in diesem Thema. Wir können zunächst schon einmal wirklich offenkundig verbalisieren, dass wir eine brenzlige Situation hatten im gesamten Wettbewerb, wo die Torlinientechnik Technik wirklich mal zur Bereitschaft gekommen ist. Und das war eben ein Distanzschuss von Toni Kroos im Halbfinale der Bayern gegen Kwangju. Da gab es mal eine etwas brenzligere Situation, als der Ball an die Latte ging und dann eben kurz vor der Linie aufschlug. Und die Torlinientechnik hat genau diesen Moment richtig angezeigt. Was mich allerdings da wieder stutzig gemacht hat, war nach dem 2:0 von Mario Mandzukic. Dann hat man das nämlich nochmal gemacht, hat diese Grafik eingeblendet im Fernsehen. Problem war, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein grafischer Fehler war am Fernsehen. Auf jeden Fall haben wir das so eingeblendet, dass der Ball eben nicht hinter der Linie war, obwohl der Ball ja hinter der Linie war. Ja, ich glaube, dass es eben deswegen gemacht wurde, also dass man halt eben auch das relativ häufig austestet, ja. Das heißt, dass halt eben diese Grafik relativ häufig zu sehen ist, ja, dass man relativ häufig eben diese Abfolge auch testet, um halt eben dann auch bei groß oder größeren Turnieren dann das Ganze zu vermeiden, ja, dass solche Fehler eben nicht passieren. Ja, weil man fragt ja dann natürlich schon, also der Ball war doch klar im Tor, was zeigt da die Grafik an? Ja, das sorgt natürlich auch für Verwirrung. Und man stelle sich einfach mal vor, dieser Fehler passiert, während der Ball eben knapp hinter oder meinetwegen auch vor der Linie war und eben diese Technik zeigt etwas Falsches an. Oh ja, und ich Ist glaube, natürlich dann auch die andere Seite. wäre das natürlich noch schlimmer, glaube ich, als eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Ja, das ist natürlich auch, wie ich schon sagte, diese ausgeweitete Diskussion. Da gibt es, wie ich schon sagte, relativ viele Argumente. Eben, dass auch trotzdem Fehler passieren können in der Technik, ja. Andererseits natürlich, wenn man diese Technik einführt, beispielsweise in der Bundesliga, dann müssen es auch die Zweitligisten einführen. Das Problem ist halt eben, die haben das Geld nicht, ja. Wie sollen die das finanzieren? Sowas beispielsweise. Ja, dann haben wir, wie gesagt, dann eben noch diese Pro-Argumente, dass halt eben ja solche Fehlentscheidungen nicht mehr vorkommen. Ja, also wie gesagt, das ist sehr, sehr ausgewertet. Aber sowas wie mit diesem Fehler, das kann natürlich auch passieren mit der Technik. Der schmale Grat des Scheiterns ist halt immer wieder vorhanden, weil das ist natürlich auch rein aufgrund der Menschlichkeit möglich, aber natürlich auch in der Technik. Das darf man immer nicht vergessen. Nächste Frage, Sven, wie sieht das denn eigentlich aus mit den Schiedsrichtern? Wie bekommen die das mit der Torlinientechnik? Kriegen die dann direkt hier so mit so einer Art Uhr das Signal angezeigt, ob der Ball drin war oder nicht? Genau, also die kommunizieren das halt eben untereinander aus. Okay, das ist natürlich dann eine richtig gute Idee. Wenn man das natürlich schon sagt, wir haben die Torlinientechnik. Damit sollte die erste Situation eigentlich bereinigt sein, damit man jetzt wenigstens auch sinngemäß entscheiden kann, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Aber wir hätten ja dann jetzt auch noch die Situation zum Beispiel mit der Abseits-Sache und so weiter. Da haben wir keine Technik. Genau, das ist natürlich auch wieder ein anderes Argument, wie du es schon richtig ansprichst. Also wenn, dann müsste man auch bei Abseits, aber das kann ja auch spielentscheidend sein, dann müsste man da auch wieder Technik einführen. Eigentlich, wenn man so möchte, dann müsste man überall eigentlich Technik Genau, einführen, genau. damit keine Fehlentscheidungen passieren. Das Problem ist, der Fußballsport ist entstanden mit, ich sage jetzt mal in An- und Abführung, mit eben Fehlentscheidungen. Ja? Gab Deswegen es machen wir früher, auch Podcasts, deswegen haben wir genau, Diskussionsbedarf. Genau, deswegen gibt es einen Doppelpass, ja. Es gibt Menschen, die leben davon, wenn man so möchte, von diesen Diskussionen. Und es ist ein, also ich meine, wir freuen uns ja darüber, wenn wir diskutieren können. Schiedsrichter freuen sich wahrscheinlich eher weniger, ja, weil sie halt eben relativ viel auf den Deckel bekommen. Von Trainern oder halt eben von Medien, beispielsweise ja nach dem Basel-Spiel, also von Schalke gegen Basel, nach dieser Mega-Fehlentscheidung, Oh ja. als dann der Schiedsrichter Morddrohungen erhielt, ja, das gab es auch mit Urs Meier. Also ja. Die würden sich wahrscheinlich halt eben eher darüber freuen, aber wie gesagt, der Fußballsport ist halt eben mit Fehlentscheidungen geboren worden, ja, und es sollte auch ein Maß weiterhin daran existieren, weil ansonsten, wenn der Fußball zu sehr verändert ist, dann herrschen kaum Emotionen mehr vor und ich meine, von Emotionen, da lebt er ja. Ja. Genau, wir waren gerade beim Thema Emotionen und jetzt sind wir bei der zweiten Neuerung angekommen, denn genau diese Sache könnte schnelle Emotionen verhindern und zwar in Anbetracht der Tatsachen, dass Franz Beckenbauer gesagt hat, nach dem Halbfinale der Bayern gegen Guangzhou in der Sportschau, dass durch genau dieses Spray, durch das Freistoßspray, was ja jetzt eingeführt wurde, dass dadurch eben schnelle Freistöße verhindert werden. Also man muss ja erstmal ganz, ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Das heißt, die Mauer stellt sich auf. Die Mauer muss natürlich einen Abstand einhalten von 9 Meter, vom Ball natürlich bis zur Mauer. Und dann wird eine Linie gesetzt mit diesem Spray vor dem Ball und natürlich auch vor der Mauer. Und diese Linie verschwindet nach circa 30 Sekunden wieder. Also eine Linie beim Ball wird erstmal nicht gesetzt, sondern es wird ein Kreis um den Ball gemacht. Und Okay, okay. dann geht der Schiedsrichter halt eben den korrekten Abstand, den in An- und Abführung korrekten Abstand. Dieser Schiedsrichter aus dem Halbfinalspiel der Bayern, aus Gambia, ich habe jetzt den Namen gerade nicht im Kopf, der war ja relativ groß, ja, der hatte relativ lange Beine. Das heißt also, der macht größere Schritte. Was ist jetzt allerdings mit einem Schiedsrichter, der etwas kleiner ist? Ja, der macht kleinere Schritte. Das heißt also, normalerweise müsste man da eigentlich ein Maßband nehmen, ja, und halt eben korrekt diese, ich glaube 9,15 Meter sind es, zwischen Ball und Mauer dann halt eben korrekt abmessen. Also von dem her ist es eigentlich Quatsch, sowas zu machen. Ja. Es braucht Zeit, ja, es ist in An- und Abführung umständlich. Schnelle Freistöße, ja, können nicht mehr ausgeführt werden. Also ich finde es absolut Quatsch und ja, also man könnte andere Dinge einführen. Ja, der Angriffsfußball lebt eben von der Tatsache, dass man die Freistöße eben schnell ausführen kann, zum Beispiel in manchen Situationen. Und dadurch wird das eben relativiert und dadurch ist das dann einfach nicht mehr vorhanden. Das ist wirklich schade. Also im Halbfeld muss man sich das natürlich vorstellen. Jetzt so im Mittelfeld, bei der Mittellinie existiert das, glaube ich, nicht. Hat man ja zum Beispiel im Finale gesehen. Also das wäre ja auch wirklich ein Ding, wenn man das da machen würde, wenn man da den Kreis trotzdem noch um den Ball setzen würde. Aber Gut, ich meine, einen Vorteil hat es natürlich, dadurch, dass er dieser Kreis umzogen wird, hat der Spieler nicht mehr die Möglichkeit, wenn der genau. Schiedsrichter sich umdreht und zur Mauer läuft, dass der Spieler dann den Ball nimmt und vielleicht nochmal 1, 2 Meter halt eben Meter scheffelt. Das ist natürlich nicht mehr möglich. Ja? Das vielleicht noch als kleines Gegenargument, wenn Oder das eben, dass die umgestanden wird. Mauer weiter vorgeht, zum Beispiel. Lauter sowas. Ja, aber wie gesagt, das relativiert sich ja dadurch, dass halt eben auch Schiedsrichter vielleicht mal größere Schritte macht, ja. Ja. Beispielsweise, das heißt also, also dieser Abstand, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt bei all diesen Spielen wirklich korrekt war, ja. Also, wenn, wie gesagt, dann müsste man so ein Maßband nehmen, ne? Also die Idee ist auf jeden Fall nicht von entsprechender positiver Also, ich finde sie. Kontinuität geprägt. Also, ich finde sie einfach überflüssig. So kann man es Ja. einfach am besten beschreiben. Da gab es mal so einen netten Witz. Was ist flüssiger als Wasser? Hausaufgaben, die sind überflüssig. Genau. Ist, glaube ich, immer noch im Umlauf bei YouTube, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und da das Spray ja verschwindet, ist es quasi auch überflüssig. Passt alles zusammen. Gut, kommen wir auf die Club-WM zu sprechen. Können ja noch ganz, ganz kurz den Modus erklären, wie das eben funktioniert. Zunächst allerdings noch einmal der Bezug auf den Austragungsort. Es wurde in Marokko veranstaltet, in zwei Stadien im Stade Attra mit einer Kapazität von 45.500 Plätzen. Und das Finalspiel zum Beispiel fand dann im Stade de Marrakech statt mit einer Kapazität von 45.300 Plätzen. Sven, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Stade de Marrakech kam mir nicht vor wie ein Stadion mit 45.000 Plätzen. Es sah für mich aus eher wie ein Stadion mit 25.000, wie zum Beispiel das Stadion in Prag beim Supercup-Finale der UEFA. Ja. Also wirklich hätte ich nicht gedacht, dass da 45.000 reinpassen. Da muss ich Man jetzt täuscht auch sich. schmunzeln, als ich das jetzt hier gesehen habe. Also es hatten sie ursprünglich vier Staaten um die Austragung der Turniere in 2013, 2014 beworben. Das waren der Iran, Marokko, Südafrika und die Vereinigte Arabische Emirate. Die waren übrigens bereits Gastgeber der Turniere 2009 und 2010 in Abu Dhabi. Und dann erteilte die FIFA im Dezember 2011 offiziell Marokko den Zuschlag. Sven, kurze Frage. Was hältst du von dem Land Marokko als Austragungsort der Club-WM? Ist das der richtige Ort, um so einen Wettbewerb auszutragen? Also wenn ich jetzt mir mal die Teilnehmerliste anschaue, dann finde ich es eigentlich ganz ordentlich. Also im Vergleich zu der WM-Vergabe nach Katar ist es auf alle Fälle schon mal etwas besser. Ja, also ich finde es eigentlich ganz nett. Ich meine, Südafrika, ja, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen. Kennen wir ja noch auch aus der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Aber ich fand es eigentlich ganz nett. Soweit ich ja weiß, hat ja auch Marokko irgendwie eine Bewerbung abgegeben für 2026 und deshalb auch ist es ja auch ein kleiner Test für sie. Haben sich Genau, auch, genau. glaube ich, schon für die WM 2010 beworben, aber das hat dann irgendwie, ich glaube, wegen einer Fertigstellung eines Stadions oder irgendwas hat es nicht geklappt. Auf alle Fälle haben sie halt eben, oder haben sie den Zuschlag nicht bekommen. Jetzt haben sie halt eben so diese kleine Testmöglichkeit bekommen. Ich fand eigentlich, das haben sie ganz ordentlich gemacht. Die Stimmung war gerade im Finale war sie eigentlich ganz gut. Ja, also ich fand es eigentlich ganz nett. Ja. Ja, also Sepp Blatter hat übrigens auch nochmal offiziell irgendwie verlautbart, dass er die WM 2026 gerne in Marokko sehen würde. Also diesbezüglich würde das ja dann wieder passen. Ja, also der gibt's, oder sagen wir es mal so, er gibt halt eben, glaube ich, ab sofort die Weltmeisterschaft nur noch an so ähnliche Länder wie Katar, so habe ich das Gefühl. Die Vereinigte Arabische Emirate ist auch bald dran. Ja, genau. Nee, aber das ist ja wirklich lächerlich, wenn man jetzt sagt, ihr habt das Stadion nicht fertiggestellt bekommen, jetzt geben wir die WM an Katar, weil da sieht es nicht anders aus. Das ist ja wirklich Wahnsinn. In dieser kurzer Zeit hat sich also quasi total viel verändert. Und es wurde quasi alles wieder ad absurdum geführt. Ist ja eigentlich wirklich Wahnsinn, bezüglich der Stadien. Gut, also der Modus. Den gibt es seit 2007, diesen Modus, den es hier eben bei der Club-WM 2013 gab. Aber die Club-Weltmeisterschaft generell gibt es seit 2000. Also die wurde 2000 zum allerersten Mal in Brasilien durchgeführt. Dann gab es eine Pause. Und 2005 wurde die dann, also seit 2005 wurde die dann regelmäßig gegen Ende des Jahres immer ausgespielt. Und sie ist eben der Nachfolger des Weltpokals. Und der Weltpokal, man muss sich das so vorstellen, im Finale des Weltpokals traten immer das beste Team aus Europa, quasi der UEFA Champions League-Sieger und die beste Mannschaft aus Südamerika, der Copa Libertadores-Sieger, gegeneinander an. Sven, was sagst du? Was ist besser, die FIFA Club WM oder doch der Weltpokal? Naja, wir können sie mal auf das Beispiel mit Atletico Mineiro übertragen. Wenn die im Finale gewesen wären, ich glaube, da hätten es die Bayern noch ein Stückchen einfacher gehabt. Also so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ganz, ganz ordentlich. Ja, ich finde, dass auch so Teams wie Casablanca beispielsweise, ja, dass die ganz ordentlich Fußball spielen, ja, dass die auch taktisch ganz gut geschult sind. Und dass sie auch durchaus die Chance bekommen dürfen, da sehr weit zu kommen. Wobei man natürlich jetzt auch wieder sagen muss, also Casablanca war ja dabei, die sind auch ins Finale gekommen, haben sich aber eigentlich so in dem Sinne nicht qualifiziert, weil sie haben ja wirklich keinen Wettbewerb gewonnen. Und deswegen könnte man jetzt natürlich auch wieder der FIFA zum Beispiel vorhalten, es ist jetzt wirklich nicht der wahre Sieger, der da gekürt wird. Ja, weil normalerweise sollten eigentlich die Sieger der einzelnen Verbände gegeneinander halt eben ausspielen, wer jetzt der Beste der Welt ist. Ja, deswegen, ja, ist schon ein greifendes Argument in der Tat. Deswegen könnte man wahrscheinlich auch vermuten, kann man ja jetzt mal hier die Verschwörungstheorie in den Raum stellen, dass die FIFA eben deswegen versucht, zum Beispiel etwas kleinere Länder anzuwerben, damit eben genau sowas nicht auftritt. Weil man sich Aber wahrscheinlich in diesem Teufelskreis befindet und irgendwie nicht mehr rauskommt mit der Club-WM. ich bin jetzt nicht so ein guter Verschwörungstheoretiker. Von dem her belasse ich es mal dabei. Gut, also beziehen wir uns nochmal auf den Modus. Du hast ja recht. Das Turnier wurde mit 7 Teilnehmern ausgetragen und neben den 6 Siegern der kontinentalen Meisterwettbewerbe auf Clubebene aus Asien, Afrika, der CONCACAF-Zone, Südamerika, Europa und Ozeanien spielte auch der marokkanische Meister, gerade angesprochen Raja Casablanca, mit. Die musste allerdings zunächst ein Ausscheidungsspiel gegen den Sieger der OFC Champions League bestreiten und das war Auckland City. Und da konnten sie 2:1 gewinnen in diesem Ausscheidungsspiel, das am 11. Dezember um 19:30 Uhr stattfand im Stade Adrar. Also wirklich, man muss ja auch dazu sagen, das Turnier fand vom 11. Dezember bis zum 21. Dezember statt, also in einer Spanne von 10 Tagen. Und es gab allein nach dem allerersten Ausscheidungsspiel von Raja Casablanca und Auckland schon wieder 3 Tage Pause. Also ist dieser lange Zeitraum wirklich vonnöten? Kurze Frage an dich, Sven. Boah, Also das diese ist, 3 Tage, diese Spannung. ja, das ist schwierig zu beurteilen. Klar, man hätte es natürlich verkürzen können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch nochmal so ein bisschen, ja, Zeitraum, nochmal etwas Kurzfristiges zu planen. Also auch da gibt es sehr, sehr viele Pro und Kontras. Ja. Aber ich finde, man hätte es vielleicht eventuell auf 1, 2 Tage vielleicht reduzieren können. Das denke ich mir eigentlich, wenn ich jetzt wirklich den Turnierverlauf so beobachte, denke ich mir das aber eigentlich auch, weil gerade nach dem Spiel der Bayern. Schon wieder 4 Tage Pause, also bis zum 21. Das muss ja eigentlich nicht sein, weil da hätten 2 bis 3 Tage schon wieder ausgereicht. Genau, ja. Also man kann, ist natürlich auch ein kleiner Vorteil, weil man kann auch ein bisschen die Umgebung kennenlernen, man kann sich auch nochmal etwas besser akklimatisieren, vor allen Dingen. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt unbedingt so viele Tage braucht. Ja. Bei der Weltmeisterschaft hat man ja auch eine etwas, ja, ich sag mal, etwas, ja, eine etwas längere Vorbereitung, weil man ja schon etwas früher anreist, um das Ganze auch etwas kennenzulernen, das ganze Umfeld. Ja. Hier war es natürlich der Fall, dass die Bayern direkt nach dem Bundesligaspiel ja anreisen mussten, nach Marokko, hatten dann aber auch etwas Zeit, um das Ganze etwas kennenzulernen. Von dem her, ja, also etwas reduzieren wäre möglich gewesen. Genau. Und der Sieger des Ausscheidungsspieles, daneben aus dem Spiel von Casablanca und Auckland, spielte mit den Vertretern Afrikas, Asiens und der CONCACAF 2 Teilnehmer des Halbfinales aus. Und das waren diese beiden Viertelfinals. Und die bestanden aus Guangzhou Evergrande gegen Al-Ahli Kairo. Und jetzt nicht verwechseln, das ist nicht etwa die Mannschaft, zu der Fabio Cannavaro damals hingewechselt ist. Das war Al-Ahli Dubai. Müsste gewesen sein, Sven, oder? Ja, Ich glaube schon, vermutlich. ich habe mich da jetzt auch nicht ausreichend informiert, aber ich glaube, vorhin hatte ich nämlich bei Google Al-Ahli eingegeben und da wurden mir 2 Vereine angezeigt. Also Al-Ahli Dubai und Al-Ahli Kairo. Und da sie ja aus Ägypten und neben der Vereinigten Arabischen Emirate kommen, denke ich schon, dass das so sein würde. Also, dass Cannavaro damals zur Dubaier Variation des Al-Ahlis gewechselt ist. Also, Guangzhou konnte auf jeden Fall 2:0 gewinnen gegen Al-Ahli. Hatte sich somit qualifiziert für das Halbfinale gegen den FC Bayern. Die waren schon gesetzt im Halbfinale. Ich weiß nicht genau, wie das dann eingeteilt ist. Ich glaube, das geht nach dem Koeffizienten, ne? Irgendwie, Sven? Kann durchaus sein, ja. Bin ich Ja. jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut informiert. Ich glaube, man geht dann einfach danach, wer die FIFA Club WM einfach am häufigsten gewonnen hat. Und da sind ja wirklich die brasilianischen Teams zum Beispiel, also die südamerikanischen Teams und die europäischen Teams ziemlich weit vorne. Und das könnte womöglich auch erklären, warum Mineiro und eben Bayern gesetzt waren. Also die Südamerikaner und die Europäer. Und Das würde das, Sinn ergeben. ja, und das zweite Viertelfinale war dann eben noch Raja Casablanca gegen CF Monterrey. Ich glaube, ich hab ich's richtig ausgesprochen, Sven? Du hattest Spanisch? Ja, klingt schon ganz ordentlich. Ich muss jetzt allerdings sehen, wie es genau geschrieben wird, wegen Akzente und so weiter. Okay. Auf jeden Fall konnte Casablanca 2-1 gewinnen. Nach Verlängerung war dann doch eher eine Zitterpartie. Aber generell schon eine große Überraschung, weil Casablanca konnte sich 2-1 durchsetzen gegen Auckland City. Schon mal die erste Überraschung. Und jetzt nochmal 2-1 gegen Monterrey. Auch obwohl es die Verlängerung war, die letztendlich das erfolgreiche Resultat erzielen konnte für Casablanca. Sicherlich eine riesengroße Überraschung. Was natürlich jetzt das nächste Problem ist, nach einer Spanne von 4 Tagen kommt jetzt für die Teams, die im Viertelfinale ausgeschieden sind, noch das Spiel um Platz 5. Und ich möchte mir die motivierten Gesichter dieser Spieler so in der Form gar nicht vorstellen. Ja, also Platz 5 ist wirklich, ja, bescheiden, sage ich mal so. Erstens natürlich, die Motivation ist relativ gering, ja, weil es geht halt eben um goldenen Schuh, um Blumentopf, was weiß ich. Ja, und dann halt eben nochmal nach einer gewissen Pause nochmal so ein absurdes Spiel zu führen, ja, weil er halt eben jetzt Fünfter oder halt eben Vierter oder was weiß ich wird, ist eigentlich Quatsch. Das war ja genauso auch Diskussionsgrund damals beim Confed Cup, als eben die klimatischen Bedingungen da relativ anstrengend waren. Und dann noch dieses Spiel um Platz 3 dort zu bestreiten bei einem Vorbereitungsturnier, ja, wenn das jetzt eine Weltmeisterschaft gewesen wäre, dann wäre die Motivation etwas größer gewesen. Aber das war ja nicht so, sondern das war ja nur ein einfaches Vorbereitungsspiel. Und da noch um Platz 3 zu spielen, ja, also das ist wirklich hart, so muss ich mal sagen. Also, ja. Also gut, und wenn das schon hart ist, ich meine, um Platz 5, da brauchen wir uns nicht groß drüber zu unterhalten. Also eigentlich ist das jetzt sowas Obligatorisches in einem Hallenturnier, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ja, wir haben 10 Teilnehmer, Gut, ich dann. meine, aber im Hallenturnier ist ja auch die Motivation ganz anders, weil Hallenturnier, da hat jeder Bock, ja, Budensauber, da kommt es in An- und Abführung nicht so auf das Taktische an, ja, sondern halt eben die technischen Fertigkeiten, ja, das ist einfach ganz anders, da macht es auch mehr Bock, ja, ich meine, das Spiel geht ja jetzt auch nicht so lange. Und die Spanne ist nicht da. Genau, die Spannung ist auch nicht da, man hat halt eben eine Minutenpause, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, Hallenfußball macht ja auch, Budensauber macht generell relativ viel Bock. Da war es jetzt natürlich, wie gesagt, um Platz 5 was ganz anderes. Da können wir direkt mal fragen, Sven, hast du schon irgendwie Pläne für irgendwelche Winter, also Hallenfußballturniere im Winter? Also ich war die letzten Jahre immer beim Harder 13 Cup in Mannheim. Muss also auch dazu sagen, das war auch ganz, ganz, ganz schön. Vor allen Dingen, als der VfL Wolfsburg dabei war. Ich glaube, dass das vor 2 Jahren war. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir eben relativ weit oben saßen. Ja, also wir hatten einen ziemlich guten Blick. Und unter uns war die Trainerbank des VfL Wolfsburg. Und Felix Magath war on top. Ja, der hat den Patrick Ochs dermaßen was von zusammengestaucht. Also das war ein, also vorher, also es lief, da lief ja noch das Spiel. Das Spiel hat uns null interessiert, aber wir haben nur auf Felix Magath geguckt. Was macht der jetzt mit diesem Patrick Ochs? Da hat er ihn erst zusammengerauft wie noch was und dann hat er ihm einen Schulterklops gegeben und durfte weitermachen. Das war schon schönes Kino. Ja, ganz schön war es natürlich auch als Mainz 05, Eintracht Frankfurt, der Karlsruher SC, Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern dabei waren, weil das waren, und SC Freiburg natürlich, darf ich nicht vergessen, das waren so diese Derby-Spiele miteinander, ja. Also da haben sich auch dann die Fans gegenseitig aufgebracht, ja, da haben sich dann zwei Gruppen zusammengeschlossen, haben dann gegen die andere, beispielsweise Frankfurt und Mannheim, die haben eine Fanfreundschaft, die haben sich dann zusammengeschlossen und haben Fangesänge angestimmt gegen Kaiserslautern. Das war ja relativ schön. Aber die großen Teams, sage ich jetzt mal, die sind jetzt nicht mehr so wirklich mit dabei. Ja, das sind Sandhausen jetzt mit dabei. Natürlich bei allem Respekt. Ja, ja, deshalb bin ich da wahrscheinlich beim Harder 13 Cup diesmal nicht mit dabei. Vor allen Dingen, weil mir diese LED-Bandenwerbung auf den Zeiger geht, die relativ hell ist. Ja, und die letzten 2 Male hatte ich richtig große Kopfschmerzen davon bekommen. Vor Hey, allen das Dingen, hast du mir erzählt, hast mir erzählt. wenn diese immer wieder Sonntagswerbung kommt und dann das Ganze so gelb, so grell gelb erleuchtet, das war schon hart, ja. Nee, also ich war jetzt schon so oft mit dabei, LED-Werbung jetzt natürlich hin und her, ich war jetzt schon so oft mit dabei, dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Weil es halt eben auch an, vor allem vom Modus her, an Interesse verloren hat, weil es ist so, dass es jetzt in Gruppen unterteilt ist und die zwei Besten spielen dann gegeneinander. halt eben in diesen Halbfinals. Das ist Quatsch. Also da gab es die Jahre davor, gab es eben einen K.O.-Modus und was gibt's Geileres als einen K.O.-Modus? Ja, weil ich meine, in der Gruppenphase kannst du ein bisschen rechnen, kannst du sagen, ich schon jetzt erstmal ein paar, spielt mal vielleicht auf Ergebnis, was weiß ich. In der K.O.-Phase geht das einfach nicht, ja. Das ist richtig geil. Ja. Und das macht dann auch mehr Spaß. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wer dabei ist beim Harder 13 Cup 2014. Also dabei. Sandhausen, FSV Frankfurt, Waldhof Mannheim, Karlsruhe SC und 1. FC Kaiserslautern, wenn ich richtig bin. Wer ist da dein Favorit? Die Mannheimer sind nie so weit gekommen. Ich glaube, Karlsruhe ist, glaube ich, letztes Mal als Sieger vom Feld gegangen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, also Kaiserslautern war mit Marco Kurz, als die damals noch da waren, waren sie eigentlich schon ganz guter Gegner. Hoffenheim war ja auch mit dabei. Die hatten letztes Jahr hatten sie eigentlich, na, was heißt letztes Jahr war ja eigentlich letzten Januar, so muss man es ja formulieren. Die hatten eigentlich den stärksten Kader, weil sie mit ganz, ganz vielen Bundesliga-Stars vorbeigekommen sind und sind nach der Vorrunde gleich ausgeschieden in dieser Gruppenphase. Oh. Also die haben es nicht so gut erwischt. Sandhausen hat frisch aufgespielt. Ja, und Kaiserslautern, die waren halt eben mit ein paar ja, Bundesligaspieler mit dabei, waren aber auch, glaube ich, nur ein, zwei. Ansonsten halt eben auch eher mit Talenten. Dort, die haben eigentlich eine ganz gute Rolle gespielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch dieses Jahr der Karlsruher SC durchaus wieder eine ganz, ganz gute Rolle spielt, weil sie eben auch in der in der zweiten Fußball-Bundesliga so gut spielen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Markus Kauczynski da, ja, was auf die Reihe bringt. Wäre mein Favorit. Und der Harder 13 Cup 2014 findet am 4.1. statt und direkt einen Tag später, also wirklich unmittelbar danach, findet am 5.1. hier bei mir in meinem Umfeld auch das große Hallenturnier statt in der Stadthalle Zwickau, nämlich der FSV Zwickau Neujahrscup. Mit dabei natürlich der FSV Zwickau aus der Regionalliga Nordost, dann die U23 des 1. FC Nürnbergs, die SG Dynamo Dresden aus der 3. Liga. VfC Plauen aus der Regionalliga Nordost, eine örtliche Westsachsen-Auswahl und ebenso, muss ich eigentlich ziemlich schmunzeln, weil ich den Namen jetzt nicht aussprechen kann, das ist der polnische Erstligist Pogoń Szczecin. Nee, Szczecin. Na gut, Das erinnert jetzt. mich, das erinnert mich immer an Günter Netzer, also damals bei diesem Star-Quiz mit dabei, bei dieses Tschü-Tschü-Tschü-Tschü. Da muss ich mich immer an die Grimasse damals erinnern. Ich glaube, das war bestimmt die Mannschaft, die anspielen wollte. Ja, auf jeden Fall. Hier gibt es eben auch diesen Modus. Es sind sechs Mannschaften dabei. Es gibt dann zwei Gruppen aller drei Mannschaften. Und dann gibt es eben auch noch Spiele um Platz 5 und Spiele um Platz 3 und eben das Finale. Also es wird ja genauso gehandhabt. Deswegen habe ich auch die Club-WM ein bisschen an dieses Turnier hier erinnert. Gut, gehen wir wieder zurück auf die Club-WM. Wir machen am besten weiter mit dem Halbfinale am 17. Dezember, mit dem allerersten Halbfinale des FC Bayern, der europäischen Mannschaft. Und das war ein 3:0 für den deutschen Rekordmeister. Ziemlich klar und trocken im ersten Halbfinale. Sven, wie ist deine Einschätzung zum FC Bayern? Wie ist der FC Bayern so im ersten Halbfinale aufgetreten? Ist das der FC Bayern, den man auch wirklich aus der Bundesliga kennt? Aber pur, aber so richtig. Sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt. Die lag immer so zwischen 78 bis 80%, die Statistik. Ganz, ganz viele Pässe gespielt. Auch die Passgenauigkeit lag bei so um 90 bis 92, 93%. Also, ja, das war schon Bayern München, wie man sie kennt. Ja, das war gut. À la Bonheur. Was Würde natürlich Kalli sagen. auch eine ziemlich wichtige Frage ist, wer war deines Erachtens nach der Man of the Match im ersten Halbfinale dabei? Das habe ich mir im Vorfeld dieses Podcasts schon mal so ein bisschen überlegt, weil ich dachte, dass diese Frage kommt. Das habe ich ein, ja, ich bin so ein Mindreader. ja, das habe ich mir deshalb auch überlegt, weil ich einfach nicht weiß, wer es ist. Es gab einfach einige Spieler, die gut gespielt haben. Ich fand, dass Götze gut gespielt hat. Ich fand, dass auch Toni Kroos durchaus gut gespielt hat. Auch Rafinha hat einen guten Job gemacht. Ja. Vielleicht ist es Thiago, weil er halt eben zwei Treffer vorbereitet hat. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch immer schön, wie er sich in den Dribblings hat versucht durchzusetzen. Auch mal gegen zwei, drei Mann. Ja, also Wenn, dann würde ich ihn vielleicht in die engere Auswahl stellen, ja. Allein die Personalie Rafinha ist ja wirklich beeindruckend. Also der war ja eigentlich wirklich schon raus aus der kompletten Mannschaft des FC Bayern. Das war nicht mehr eingeplant, so besonders für die Stammelf. Und es sollte eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er wieder weg ist. Und dann kommt Guardiola daher, stellt Lahm ins Zentrum. Und was passiert? Rafinha darf auf den Außen spielen, in der Ja, Verteidigung. er hat ja auch damals gesagt, als er mit Schalke in Verbindung gebracht wurde, dass er eben Guardiola abwarten möchte. Ja. Er hat das so eine Chance gewittert. Ich habe mir eigentlich gedacht, ja, also ich meine, wenn er jetzt schon unter Jupp Heynckes nicht spielt, unter Guardiola, das wird schwierig, vor allen Dingen eben auch an Philipp Lahm vorbeizukommen, was ich mir vielleicht hätte vorstellen können, am ehesten, dass er vielleicht auf links spielt. Ja. Das wäre vielleicht auch noch gegangen. Aber ja. Es war ehrlich gesagt unerwartet, dass Guardiola Lahm da auf die Position des defensiven Mittelfeldspielers stellt, weil er halt eben auch eine ganz, ganz große Auswahl hat. Er könnte Thiago dort spielen lassen, er kann einen Javi Martinez dort spielen lassen, der ja auch 40 Millionen mal so nebenbei gekostet hat. Also da gibt es eigentlich noch ganz andere Alternativen dafür. Und deswegen hat es mich schon überrascht, aber ja, Glückwunsch, dass es geklappt hat, ja, weil es war einfach eine ja, schwierige Entscheidung, ja, weil er hätte eben auch sagen können, okay, ich verlasse den Verein, ich gehe vielleicht zu Schalke, wo auch vielleicht dann auch noch immerhin gab oder hätte bestimmt auch andere Interessenten gegeben und sammle halt eben dort weitere Spielpraxis, pirsch mich wieder ran. Andererseits, und die Entscheidung hatte er getroffen, ich bleibe beim FC Bayern München, versuche mich weiterhin durchzubeißen, mit dem Risiko natürlich, dass ich weiterhin Bankdrücker bin, aber wenn ich spiele, ich meine, dann habe ich natürlich auch eine Riesenmöglichkeit, mit dieser Mannschaft sehr, sehr viele Titel abzuräumen, so wie es ja jetzt auch dran gekommen ist. In diesem Falle richtige Entscheidung getroffen. Respekt. Es besteht natürlich auch oft immer oder beziehungsweise der Gedanke, dass man sich immer wieder sagt, ja, wenn man vielleicht eine große Rotation betreibt, dass die Spieler dann besser in Fahrt kommen und dass sie sich dann vielleicht besser etablieren im Verein. Aber hier bei Rafinha war es eher nicht so. Durch die Rotation ist er jetzt nicht so besonders ins Spiel gekommen in der Verteidigung. Nur durch die Kontinuität eben, dass er länger spielen konnte, wirklich am Stück. Das hat ihm hier den Aufschwung gebracht. Ja, hat ihm wahrscheinlich auch mehr Sicherheit gegeben. Ja. Wahrscheinlich hat es ihm auch geholfen, weil er sich eher auch ins Team dann einfinden konnte. Ich meine, wenn man mal das Gegenbeispiel nimmt, so ein Xherdan Shaqiri beispielsweise, ja, der kommt rein, auch beispielsweise gegen im Halbfinale gegen Guangzhou, Guangzhou, das war ja direkt das Spiel. Ja. kam er ja auch rein, hatte direkt auch Riesenmöglichkeiten, ja, hat sofort ja, gegriffen. Ja, ich meine, das ist halt eben auch so einer, der individuell relativ viel machen kann. Ja, ich glaube, Rafinha muss dann natürlich auch gerade in der Verteidigung oder halt eben auch gerade auf der Außenverteidigung, wenn es dann nach vorne gehen muss, auch, ja, dass er da halt eben auch ein bisschen Zeit braucht, um sich dann mit dem jeweiligen Rechtsaußen dann auch einzuspielen, ja, damit sie halt eben auch Laufwege, Passwege eher kennenlernen. Da tut es ihm, glaube ich, auch besser, wenn er eher spielt. Also, wenn er dann halt eben auch von Anfang an spielt und wenn möglich dann natürlich auch durchspielt, um halt eben diese Automatismen dann auch besser reinzubekommen. Ich meine, ein Shaqiri, ja, der kann ja individuell halt eben da weitaus mehr machen, was das angeht. Ja. In diesem Falle, glaube ich, könnte das schon der Grund sein, dass es da bei ihm besser geklappt hat als Rotationsspieler, sage ich mal. Was uns natürlich auch interessiert, ist die Frage, wie sich denn Guangzhou gegen den großen FC Bayern so gehalten hat. Welche Taktik hat Guangzhou denn forciert im Spiel? Naja, sie haben ja mit Marcelo Lippi einen Trainer, der aus Italien kommt, der Philipp Lahm und, muss man überlegen, ich glaube, es ist noch ein Spieler mit dabei beim FC Bayern München. Den hat er ja 2006 richtig wehgetan, ja, mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Genau, Franck Ribéry, nämlich Frankreich. Also den beiden hat er ja relativ wehgetan, weil einerseits hat er eben Deutschland im Halbfinale bezwungen und auf der anderen Seite hat er eben im Finale gegen Frankreich gewonnen. Ja. Sie haben typisch italienisch gespielt, könnte man sagen. Sie haben sich natürlich versucht, hinten reinzustellen, versucht, kompakt zu stehen. Das ist ihnen eigentlich auch taktisch ganz gut gelungen. Allerdings muss man sagen, dass sie die Bälle relativ oft nicht weit genug geklärt haben. Das heißt, die Bayern haben sehr, sehr oft die zweiten und eben dritten Bällen auch bekommen. Und ja, im Offensivspiel ist eigentlich ja nicht viel zu sagen, weil sie haben versucht natürlich nadelstichartig da zu kontern. Das hat allerdings nicht wirklich geklappt. Also da war vielleicht mal ein Missverständnis oder ein Ballverlust. Dann gab es einen langen Ball vorne auf Murikin, der sehr, sehr schnell ist, aber halt eben dann auch nicht viel machen konnte. Ja? Also am Ende des Tages, wenn man einen Doppelstrich drunter zieht und sagt, jetzt machen wir mal eine Zensur, Zäsur natürlich. Ich glaube, dann wird da nicht Gutes darunter stehen, weil halt eben, ja, offensiv keine einzige Tormöglichkeit eben zustande gekommen ist. Also das war offensiv halt eben relativ schwach und defensiv, ja. Ich bin gerade noch mal auf der Irgendwann, Suche. dann ist halt eben auch so, dass die Bayern dann, ja, das Ding dann auch sich zurechtlegen und dann halt eben auch gewinnen, ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, und gleichzeitig auch attestieren, dass Kwangju hier eigentlich bis zur 40. Minute einwandfrei stand. Also du hast es gerade wirklich richtig auf den Punkt gebracht. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit, abgesehen vom Schuss von Toni Kroos, das Gefühl, dass Kwangju ein Gegentor bekommt. Also Guangzhou stand da hinten wirklich richtig gut. Und ich hatte auch immer ein bisschen Angst vor den Kontern. Weil die Konter von Guangzhou, die waren immer richtig stark. Konnte Ja, man froh sein, dass Neuer eben immer da war. vom Ansatz, wie gesagt, war das ja auch ganz gut überlegt. Ja, vor allen Dingen eben auch nadelstichartig diese Konter zu setzen. Das heißt also nicht irgendwie groß drumherum spielen, sondern direkt eben vertikal nach vorne. Und ja, das war schon ganz ordentlich. Wie gesagt, sie müssen es dann halt eben auch zu Ende spielen. Ja, das war halt eben in den oder halt eben in großer Regelmäßigkeit eben nicht der Fall. Daran hat es halt eben auch gefehlt. Um Dann halt eben fiel dann auch den Bayern dann gefährlich zu werden, ne? das 1-0 von Ribéry in der 40. Minute. Auch mehr Glück. Also sehr Ja, hast du erzwungen war recht. das. Ball in die Mitte. Mandzukic kriegt den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Thiago kriegt den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Ribéry schießt dann einfach mal und hat einfach das Glück des Tüchtigen, dass der Ball dann reingeht, weil der Keeper von Guangzhou den Ball nicht richtig festhalten kann. Ja, der hat ja relativ häufig auch ein bisschen gewackelt, hat auch ganz gute Paraden, das muss man natürlich auch sagen gehabt, aber hat zu diesem Zeitpunkt auch schon mal einen Schuss prallen lassen, wo dann auch Mandzukic hätte abschließen können, der dann auch anschlussbereit war. Ja, hätte man halten können, war aber fällig, muss man auch sagen, das Tor. Das hatte sich abgezeichnet, also ich glaube, wenn das nicht gefallen wäre, dann ein, zwei Minuten später hätte es dann geklingelt. Und kaum ist das 1-0 gefallen, kommt direkt das 2-0 hinterher. Ist auch irgendwie so eine alte Fußballweisheit, weil generell nach dem 1-0 ist die Stimmungslage ja dann wirklich auf den Kopf gestellt. Ist ja dann eine völlig neue Das Situation. war vor allen Dingen vom Verteidiger, war das, ich glaube, Huang hieß der irgendwie. Das war einfach, ja, töricht, ja, wie er da am Strafraumeck den Ball hat hergeschenkt. Ja, und für die Bayern natürlich eine Einladung. Also, wenn sie die Chance nicht genutzt hätten, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber das war natürlich töricht, da den Ball so zu verlieren. Das sind halt eben wahrscheinlich auch ein bisschen die Dämme gebrochen. Ja, die Bayern nutzen das natürlich aus. Und zu diesem Zeitpunkt 2-0. Ja, da war die Messe schon halb gelesen, würde ich mal sagen. Also vielleicht, dass man irgendwie nochmal in der zweiten Halbzeit nochmal, ja, relativ schnell zum Anschlusstreffer kommt, dann geht vielleicht noch etwas, aber abzusehen war es eigentlich nicht wirklich. Also gerade wenn du mal die Viererketten vergleichst beim 1-0, da stehen sie noch ziemlich dicht und auch ziemlich tief und dann beim 2-0 ziemlich hoch, weil sie dann eben, glaube ich, versucht haben, nochmal Es irgendwie müssen das sie auch. 1-1 zu schießen vor der Das ist Pause. ja genau das Schöne eben an solchen K.O.-Spielen. Ja. Man muss halt eben dieses All or Nothing gehen. Ja. Das haben sie dann halt eben auch gemacht, was sie dann auch machen mussten. Muss man dann natürlich auch attestieren. Im Gegenzug ist man dann natürlich auch hinten für Konter oder gegen Konter ja, anfällig. Und Mandzukic nutzte dies dann aus nach einer halbhohen Flanke von Thiago. Und es war ein schöner Flugkopfball von Mandzukic. Also den versenkt nicht jeder. Der war wirklich gut platziert, direkt neben den linken Pfosten. Und das war dann das 2-0 für die Bayern. Und du hast es gerade schon angesprochen, nach der Pause hätte Guangzhou vielleicht nochmal den Willen haben müssen, zurückzukommen. Den hatten die auch. Aber wenn dann Götze natürlich durch einen Abpraller direkt dann auch wieder ein bisschen durch Glück das 3-0 macht nach der Pause, dann sind die Messen wirklich gelesen. Ja, vor allen Dingen, ja gut, ich meine, was heißt Glück? Ich meine, eigentlich hatte Guangzhou relativ viel Glück, ja, mit diesen Aluminiumtreffern. Da hatte ja Toni Kroos eine Riesenmöglichkeit. Thiago hatte auch nochmal den Pfosten getroffen. Stimmt, genau, Also auch noch es alles in der ist, ersten Halbzeit. genau, es hätte auch noch höher ausfallen können. Insofern hat sie das eigentlich am ehesten noch aufleben lassen. Ja. Die Bayern haben eigentlich vermasselt das zweite oder das, ja Quatsch, das zweite, also das dritte und das vierte und ja, und das fünfte zu schießen. Deshalb am Ende. denke ich mal, waren sie mit dem Ergebnis ganz gut bedient. Nimmt man alle Lattentreffer dazu, wäre es ein 7-0 gewesen. Also ich glaube, das sagt schon alles. Ja, natürlich. Der Schiedsrichter war übrigens Bakary Gassama. Okay. Und was sagst du zu seiner Leistung? War ganz gut. Also ich fand ihn gut. Ich hab's ja vorhin schon mal angesprochen mit diesen langen Schritten beispielsweise. Außer halt eben, das mit dem dummen, in anderen Abführungen dummen Spray. War das eine sehr, sehr gute Leistung. Hat nichts falsch gemacht. Hat sich auch nicht irgendwie in den Mittelpunkt gestellt. Oder stellen lassen, eher. Nein, war sehr gut. Muss man mal Lob aussprechen an die Schiedsrichter, weil man sie auch immer so häufig kritisiert. Genau, das war dann das erste Halbfinale. Bayern hat das souverän gewonnen. Dann kam das angesprochene Spiel um Platz 5. Das konnte Monterrey auch nochmal 5-1 gewinnen gegen Al-Ahli Kairo. Sven, frag mich nicht, woher die diese Kraft nochmal genommen haben, diese Motivation, um nochmal 5 Tore zu schießen. Aber ich glaube, da waren die Siegprämien relativ hoch, oder? Weiß ich gar nicht. Also ich habe jetzt hier leider nur die Siegprämien für... Ach doch, der Vierplatzierte kriegt... Na nur der Vierplatzierte, ah, schade. Fünfplatzierte steht nicht da. Aber wir können das mal ein bisschen runterrechnen. Ja, wahrscheinlich interne Siegprämie vielleicht nochmal aufgestockt, da, dass man sagt, präsentiert euch nochmal, dann kriegt da noch ein bisschen was. Das könnte sein. Ich habe jetzt nochmal... Ja, bestimmt Mittel. Der Fünfplatzierte kriegt so 0,96 Millionen Euro. Also ist ja dann doch ganz ordentlich für Monterrey. Ja. Warum nicht? Also die Siegermannschaft, in diesem Falle natürlich der FC Bayern, erhielt 3,65 Millionen Euro. Der Zweitplatzierte 2,92 Millionen Euro. Der Drittplatzierte 1,82 Millionen Euro. Und der Viertplatzierte 1,46 Millionen Euro. Was Al-Ahli Kairo bekommen hat, keine Ahnung. Da müssen sie nochmal Sepp Blatter anrufen. Na, ich glaube, die bekommen eh immer genug. Hoffen wir mal. Gut, damit sind wir beim zweiten Halbfinale angekommen. Ich habe es sogar live angeguckt durch den freien Livestream von ESPN. Die hatten den tatsächlich live angeboten im Internet und das frei. Also jetzt nicht irgendwie auf dem illegalen Weg, sondern wirklich frei und legal. Das war schon mal ein richtig guter Zug von ESPN. Habe ich natürlich direkt genutzt. Und Raja Casablanca konnte da 3-1 gewinnen gegen Mineiro. So, jetzt muss man dazu sagen, zur Pause stand es noch 0-0. Sven, hast du das Spiel gesehen? Ich habe nur das Freistoßtor von Ronaldinho gesehen. Ein wunderschönes, klasse Technik. Habe aber gehört, ich konnte es leider nicht mitverfolgen, habe aber gehört, dass Mineiro nicht sonderlich gut gespielt hat. Also Casablanca hat da, glaube ich, verdient gewonnen, so wie ich es gehört habe. Ich muss dazu sagen, ich habe erst irgendwann ab der 75. Minute dann erfahren, dass eben dieser freie Livestream auf ESPN angeboten wird. Und da stand es schon 1-1. Und ich habe das Freistoßtor dann auch noch gesehen. Das hat man dann sogar noch mal irgendwann gegen die 79. Minute in der Wiederholung gezeigt. Also man muss ja wirklich sagen, dass Ronaldinho immer noch so gute Freistöße schießen kann wie früher. Also wie er den da neben den Pfosten dreht, das ist schon stark. Vor allen Dingen auch freche Freistöße. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange das her ist. 2, 3 Jahre, keine Ahnung. Da hatte er in Brasilien einen Freistoß geschossen, wo er unter die Mauer durchgeschossen hat. Also die ist hochgesprungen und der Ball kullert halt eben unter die Mauer, unter der Mauer durch und dann ins Tor. Also der hat es anscheinend noch nicht verlernt. Ja, großer Fußballer. Da kann ich mich noch daran erinnern, hat 2006 sogar mal nach der WM im Camp Nou gegen den SV Werder Bremen in der Champions-League-Gruppenphase so ein Tor gemacht. Gegen Tim Wiese. Stimmt, ja. Stimmt, das auch, ja. Der hat auch so ein Tor gemacht. Ja. Die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, ich habe dann die letzten 10 Minuten gesehen, ich hatte aber allerdings nie das Gefühl, dass Ronaldinho sich irgendwie noch entscheidend für das Spiel auswirken könnte. Und dann entstand so ein bisschen bei mir der Gedanke, ja, Ronaldinho, vielleicht ist er nur noch gut, um Freistöße zu schießen. Das hatte man ja auch so ein bisschen bei Andrea Pirlo, ja, da hatte man auch gemerkt, konditionell beziehungsweise im Sprint klappt da nicht mehr so viel. Ja, aber die Spieler trotzdem, das geht ja nicht nur um Freistöße, sondern halt eben auch um beispielsweise Diagonalpässe, ja, um halt eben den technischen Feinschliff, wenn man so möchte. Ich glaube, dass sie da auch schon noch den Unterschied ausmachen können, ja. Also ich hoffe wirklich, dass Ronaldinho mit Brasilien zur WM fährt. Alles andere wäre eine Schande, weil dann ist er, glaube ich, 36, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Oder ist 34, keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre es ja dann seine letzte WM. Und ich fände es wirklich schade, wenn er dann eben gerade in der Heimat in Brasilien nicht mitfährt. Ja, das ist halt eben so eine Sache. Ich denke, es gibt viele Spieler, die es verdient hätten oder die halt eben auch gerne mitfahren würden. Ich meine, wir hatten ja auch das Beispiel hier in Deutschland, ja, 2006 mit Fabian Ernst und mit Kevin Korane, ja. Gerade Kevin Korane hat es ja sehr, sehr hart erwischt, der dann nicht mit zur WM durfte. Ja, stattdessen eben wurde ja Mike Hanke oder halt eben auch David Odonkor nominiert. Ja, es ist immer eine harte Entscheidung, wenn man sich Hoffnung macht und dann vom Trainer angerufen wird und der dann halt eben sagt, pass auf, es klappt nicht, ja. Du bist nicht für mein Team vorgesehen, aus taktischen Gründen, aus welchen Gründen eben auch immer. Das ist allgemein hart. Ja. Hoffen wir mal das Beste für alle, die sich's wünschen und ja, dieses erhoffen. Also, beim Stand von 1 zu 1, machen wir mit dem Spiel weiter. Beim Stand von 1 zu 1 gab es dann in der 82. Spielminute einen Elfmeter. Da wurde der Angreifer, ich weiß immer nicht den Namen, das ist das Problem, weil man kennt ja die Spieler von Casablanca einfach nicht, wurde da gefoult. Ich glaube, Rewer war der Mann, der ihn da gefoult hatte, der Angreifer von Casablanca. Und dann gab es eben den Elfmeter, war auch ein berechtigter Elfmeter. Also ganz klar, gab es keine Zweifel. Er ist schon längst vorbei im Duell und da hält er nochmal das Bein rein. Das nimmt er natürlich an. Das Angebot lässt sich fallen. Also wer die Wiederholung dann gesehen hat, der wird erkannt haben, dass das eben doch eher eine Schwalbe war. Hat sich dann doch eher fallen lassen, aber dadurch, dass das Bein eben da stand, war es dann eben logisch, dass er Elfmeter pfeifen muss. Der wurde dann auch souverän verwandelt in die rechte untere Ecke. Ich bin gerade nochmal auf der Suche nach dem Torschützen, damit wir das dann auch alles komplettiert haben. Mohsine Moutawali hat in der 84. Minute dann den Elfmeter verwandelt. Um das noch dazu zu sagen, der Torschütze des 1 zu 0 für Casablanca war Mohsine Ihajur in der 51. Ronaldinho eben dann mit dem Freistoß in der 63. Und dann in der 90. natürlich, ist ja komplett logisch, Mineiro setzt jetzt alles auf eine Karte, versucht eben irgendwie noch das 2 zu 2 zu erzielen. Die hatten auch nochmal eine Kopfballchance durch Fernandinho, aber hat dann letztendlich nichts genützt und Vivian Mabide hat dann nochmal in der 90. Minute die Situation ausgenutzt. Das war ja eigentlich so, zwei Mann laufen alleine auf den Keeper zu, auf Viktor. Dann gibt es den Lupfer, der geht in die Latte und danach wird der Nachschuss eben noch ausgenutzt und es wird das 3-1 erzielt. Ist natürlich trotzdem eine riesige Überraschung, gerade wenn man sich mal vorstellt, dass Casablanca eben eigentlich so in der Form nicht mal berechtigt ist, am Turnier teilzunehmen. Also sinngemäß. Und dann sind die eben doch dabei und ziehen ins Finale ein. Das ist das, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Und die Euphorie war natürlich absolut zu spüren. Also, Sven, das kannst du dir bestimmt vorstellen. Ja, natürlich, das hat man ja auch im Finale gesehen. Also die Stimmung war gut, ja. Gastgeber natürlich. Sie haben ja auch fußballerisch gar nicht mal so schlecht gespielt. Also ich meine, fußballerisch war es auf alle Fälle keine Fehlentscheidung, ja, dass sie da ja, dran teilgenommen haben. Ja, von dem her, denke ich mal, war es eigentlich ganz, ganz ordentlich. Ja, fußballerisch, stimmungstechnisch war das schon gut. Man hat Auckland rausgehauen, man hat Monterrey rausgehauen und man hat Atlético Mineiro rausgehauen. Was will man mehr? Also für die Marokkaner muss das wirklich wie eine WM gewesen sein. Also das ist ja wirklich auch die WM der Marokkaner, weil Marokko Ja. eben nicht dabei ist. Und dann sich in so eine Stimmungslage versetzen zu können, das muss wunderbar sein. Schade, dass das Haus halt eben nicht ausverkauft war. Also ich glaube, dass da auch einzelne Plätze noch frei waren. Wäre natürlich schön gewesen, wenn die Hütte voll gewesen wäre. Ja, da hätte man noch ein bisschen mehr atmosphärisch mitbekommen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, war das ein positives Signal, was Marokko Richtung 2026 ausgesendet hat. Vor allen Dingen haben sie halt eben auch ausgesendet, dass es durchaus auch Fußballverrückte gibt. Ja, das ist ja auch was man Katar ein bisschen ankreidet. Mineiro hatte dann eben diese Ehre, in Anführungsstrichen im Spiel um Platz 3 anzutreten, wenige Tage später, gegen Guangzhou erneut. Das konnten sie 3 zu 2 gewinnen, das sogar in Unterzahl. Diesmal hat es geklappt mit dem Treffer in der 90. Luan hat den Treffer erzielt in der ersten Minute der Nachspielzeit. Alles ging eigentlich super los. Thiago Tardelli erzielte das 1 zu 0 schon in der zweiten Minute. Also hier lief eigentlich alles absolut bravourös, so kann man das, glaube ich, ausdrücken im Vergleich zum Halbfinale. Dann kam das 1-1 von Moriki, dann das 2-1 von Dario Gonza. Alles nach 15 Minuten, quasi derselbe Spielverlauf wie im Halbfinale, nur nochmal wiederholt in der ersten Halbzeit. Dann Ronaldinho in der 45. mit einem Freistoßtor. Also wirklich das zweite Freistoßtor, was er innerhalb von zwei Spielen macht. Das ist schon Wahnsinn. Steht's 2-2, er kriegt die rote Karte, weil er nochmal nachgetreten hatte. quasi, jetzt ist Minero wirklich in Unterzahl. Und was passiert? Obwohl sie in Unterzahl sind, gewinnt Minero das Spiel noch mit 3 zu 2 durch den Treffer von Luane in der 90. Da fragt man sich ja an dieser Stelle, man verliert nicht gegen Guangzhou, sondern gegen Casablanca 3-1, aber gewinnt dann gegen Guangzhou 3-2, wo man Unterzahl ist und schießt eben dieses wertvolle Tor in der 90., was man gegen Casablanca nicht geschafft hat. Das zeigt mir immer wieder, wie vielfältig der Fußball ist. Ja, so ist es. Das ist Tages wirklich. ist ein, es ist ein Tagesgeschäft. Das ist auch so eine kleine Phrase, aber muss ich ja nicht wieder 3 € einwerfen, die imaginäre Phrasenschwein. ja, das ist ein Tagesgeschäft. Glaube ich, auch die Tatsache, warum man diesen Sport so liebt und Genau, warum man ja. ihn eben als die schönste Ich Nebensache der glaube, Welt erachtet. Sepp Maier hat ja mal das Zitat gebracht. Warum schauen wir Fußball? Weil wir halt eben vorher nicht wissen, wer gewinnt, ja. Deswegen schauen wir so, ja. Casablanca ist da das beste Beispiel. Also das hätte ja niemand für möglich gehalten, dass die ins Finale kommen. Aber letztendlich ist es tatsächlich eingetreten. So, und jetzt kommen wir zum wertvollen Finale, da wo es jetzt um die ganz, ganz hohen Prämien geht, also um die Prämie von 4 Millionen, wenn man als Sieger eben dann aus dem Turnier rausgeht. Und da muss der FC Bayern dann gegen Casablanca ran, vor 37.774 Zuschauern im Stade de Marrakesch. Das konnten sie 2 zu 0 gewinnen. Und diesmal lief auch hier alles nach Plan. Also wirklich in der 7. Minute direkt das 1-0. Und das 2-0 dann auch noch in der 22. Minute durch Thiago Alcantara. Und es war eine totale Dominanz des FC Bayern. Zumindest bis so ungefähr zur 35. Minute, weil dann ist Casablanca langsam aufgewacht, hat gemerkt, hier geht ja was. Die Bayern haben das Tempo rausgenommen. Und dann gab es einen individuellen Fehler der Abwehr und von Manuel Neuer, weil Neuer hatte keine Anspielstation mehr Ja, in der erinnert das ein bisschen Verteidigung. an das Gladbach-Spiel, ne? Ja, genau. Stimmt, das Tor war leer. Genau. Er versuchte irgendwie den Mann zu finden und dann erzielt Marco Reus, glaube ich, das Tor. Und hier war es eben genauso, nur dass Muhsine Yajur letztendlich das Tor nicht getroffen hat. Ja, weil halt eben auch von Dante, das war wichtig, bedrängt wurde, weil so hat er halt eben diesen, ja, Abschluss nicht so wirklich kontrollieren können, ja, verzieht ein bisschen, hat so, ja, einen kleinen Spin nach außen, ja. Wenn er den halt eben eher mit In-Spin trifft, ja, dann wird's wahrscheinlich eher was, so geht er halt eben am Tor vorbei. Aber wie gesagt, es war sehr, sehr wichtig, dass Dante dahin geht, weil ansonsten wäre das, glaube ich, schon der sichere Anschlusstreffer gewesen. Ja, und dann wird's, glaube ich, nochmal ein bisschen schwierig für die München. Also dann hätten sie noch ein bisschen mehr machen müssen als ja, als jetzt gesehen, ohne Treffer. Wie sah das Ballbesitzverhältnis aus, diesmal im Vergleich zum Spiel mit Guangzhou? Das Ballbesitzverhältnis war oder ist relativ gleich. In diesem Spiel hatten sie, glaube ich, 75%. Gegen Guangzhou waren es, glaube ich, 78%, so in diesem Dreh habe ich ja gesagt. Ja, von dem her wahrscheinlich halt eben auch etwas der zweiten Hälfte geschuldet, als dann auch Casablanca etwas besser ins Spiel gekommen ist. Aber in etwa gleich, Passquote ist auch in etwa gleich, 91% hatten sie da. Ja, gespielte Pässe waren, glaube ich, ein bisschen weniger, aber wie gesagt, das hängt halt eben auch damit zusammen, dass Casablanca ja auch ein bisschen besser gespielt hat als Guangzhou. Sven, jetzt können wir ja kurz das Spiel spielen. Wir lassen jetzt mal die erste Halbzeit wirklich außer Acht und blicken jetzt mal nur auf die zweite Halbzeit. Wer war da besser? Ja, das ist schwierig zu beurteilen und zwar ganz einfach deshalb. Die Bayern haben natürlich relativ viele Spiele in diesem Kalender ja absolvieren müssen. Ja? Und wenn es 2-0 steht, man merkt, man kann halt eben oder schafft es im Moment nicht aufs dritte Tor zu gehen, dann hält man halt eben eher den Ball und ja, lässt sich halt eben auch ein bisschen treiben. Ja? Wird dann auch ein bisschen müde, vielleicht halt eben auch unkonzentriert. Und da kam das wahrscheinlich auch zustande, dass halt eben Casablanca da auch etwas besser ins Spiel gekommen ist. Muss natürlich aber auch attestieren, dass Casablanca durchaus frecher gespielt hatte. Also sie waren, was Pass, Laufwege und so anbelangt, waren sie etwas besser als Guangzhou. Ja? Das muss man auch ganz klar sagen. Hatten da auch klarere Möglichkeiten und man hätte mindestens einen Treffer erzielen müssen. Ja? Ich meine, gerade in der zweiten Hälfte hatte man noch einmal die Möglichkeit, als der Kapitän der Mannschaft, ich glaube aus 3, 4 Metern, das leere Tor nicht traf, ja. Oh ja. Hätte Das war so der Sergio Ramos Gedächtnisball, glaube ich. Naja, Der hätte ihn. kam in der Innenstadt von Marrakesch wieder runter. Ja. Ja, hätte ihn einfach gut, was man auch sagen muss, er kam natürlich ziemlich in Rückenlage, aber ja, hätte man vielleicht auch anders lösen können. Ja. Also ich glaube, dass die zweite Hälfte so zustande gekommen ist, liegt aussichtlich auch daran, dass eben die Bayern ja, komfortabel mit 2:0 führten. Also wenn man jetzt mal auf das Spiel von Casablanca eingeht gegen den FC Bayern, würde ich das eigentlich so definieren, dass das gewagter ist. Also du hast da schon recht, das ist wirklich viel gewagter, weil das Pressing war auch ziemlich hoch, was Casablanca praktiziert. Also es war jetzt nicht Ja, so wie Guangzhou, ich die dann einfach hatte. gesagt haben, wir lassen die mal kommen, sondern es war halt wirklich so, dass Casablanca draufgegangen ist. Ich hatte das Gefühl bei Guangzhou, dass sie darauf warten, dass ja, die Bayern irgendwie kombinieren und dann den Ball ins Ausschießen, dass es dann weitergeht. Ja, ich hatte nicht unbedingt den Willen da gespürt, auch da etwas anders hinzugehen. Also man hatte sehr, sehr passiv und sehr, sehr abwartend gespielt. Das war bei Casablanca etwas anders. Und vor allen Dingen eben auch die Offensivaktion. Man hat da gemerkt, dass da auch Lauf- und Passwege, dass die einfach taktisch etwas besser eingestellt waren. Also die haben da schon besser kombiniert als Guangzhou, ja. Deswegen, ja, also ich würde sagen, sie hätten durchaus einen Ehrentreffer verdient gehabt, ja, ob eben auch der Anzahl der vielen Möglichkeiten. Wir hatten in der zweiten Halbzeit übrigens auch noch mal eine kurze Anekdote, weil es wurde netterweise noch mal an die Lattentreffer aus dem Halbfinale erinnert, weil Shaqiri noch mal die Latte getroffen hat. Den hätte man übrigens auch machen können, ja. Das ist Also, richtig. weil wir gerade den Fehlschuss da angesprochen haben, hätte durchaus auch reingehen können, ja. Man kann ja das quasi schon fast definieren, das komplette Turnier als das Turnier der kuriosen Türchen, Was weil Nürnberg in der Bundesliga macht, das hat, glaube ich, Bayern in der Club-WM so ein bisschen fabriziert. Allerdings halt eben mit dem Gegenteil, dass der FC Bayern München trotzdem gewonnen hat. Ronaldinho macht zwei Freistoßtore innerhalb von zwei Spielen und Bayern trifft sechsmal die Latte innerhalb von zwei Spielen. Das muss er sich mal vorstellen. Also ein ereignisreiches Turnier. Ich glaube, das spricht eigentlich für eine WM in Marokko, ja, mit viel Spektakel und mit vielen unglaublichen Szenen. Absolut, fehlt nur noch Feuerwerk. Aber nicht aus den Reihen der Fans, sondern dass man irgendwie irgendwelche Stäbe anbringt an den Außen und dass die dann immer nach oben gehen, wenn irgendein Spieler ins Ausspielt oder so weiter. Muss ich das mal vorstellen? Innovatives Konzept. Nee, gehen wir lieber schnell von dem Gedanken wieder weg. Aber Bayern hat auf jeden Fall dann 2-0 gewonnen. Was man vielleicht auch noch sagen kann, was auch noch etwas lustig war im Spiel. Soleimani kommt als Sturmersatz für Yajur, kommt ins Spiel und kriegt eine Minute später direkt die gelbe Karte, weil er etwas zu überhart gegen Ribéry vorgeht. Ja, das passiert, wenn man vielleicht ein bisschen zu übermotiviert ist. Gerade natürlich frisch reinkommt. Ja, man hat sich viel vorgenommen, man will vielleicht noch was bewegen. Ich glaube, der Traum natürlich eines jeden Einwechselspielers ist, reinkommen, Entscheidenden Treffer Tor zu schießen, schießen. Anstoß, Ball erobern, Ja. Konter, Tor schießen und so weiter und so fort, bis irgendwann mal der Schiedsrichter abpfeift. Nee, glaube einfach, dass er da ein bisschen übermotiviert ist, dass er da etwas zu viel wollte. Würde ich ihm jetzt auch nicht böse ankreiden, ja? Auch wenn es natürlich ein hartes Einsteigen ist und ja, eine Verletzung wäre natürlich für Philipp Lahm ja, dämlich gewesen, eben auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Und dadurch, dass es vor allen Dingen auch ein Turnier ist, ja, wo der Stellenwert natürlich ein bisschen diskutiert wird. Wenn ich jetzt die Mannschaftsaufstellung von Casablanca vorlesen würde, würde sicherlich keiner da draußen irgendjemanden kennen. Aber Auf. was man hervorheben muss, ist, dass der Keeper ziemlich bekannt ist. Auch wieder durch YouTube, durch dieses Ich glaube, Videoportal. das war doch dieser Torhüter, der einen Elfmeter hält, er jubelt, der Ball allerdings so ein bisschen Spin bekommt und dann trotzdem noch über die Torlinie kullert. Genau. Und dann glaube ich, hatte er, da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, bei diesem zweiten Clip, wo er dann sein Trikot auszieht und einfach die Kabine stürmt. Ja. Genau, das ist, aber was er da gemacht hat, das weiß ich da, glaube ich, nicht mehr. Irgendein Fehler, Also ich glaube habe es jetzt hier alles nochmal vorliegen. Also laut des Wikipedia-Artikels steht auf seiner Seite, heißt übrigens Khalid Askri, könnt ihr euch ja mal merken, wenn ihr das unbedingt braucht. Ein paar Wochen später wurde er als Libero den Gegner austanzen und kassierte wiederum ein Tor. Nach dieser Aktion wechselte er sich im Spiel KAC Kenitra selbst aus und ging in die Kabine. siehst du, andere wechseln sich ein, machen das Tor, er wechselt sich halt eben aus, ne? Also Günther Netzer Gegensätzlich. und Khalid Askri. Können wir das auf den Punkt bringen? Sven, meinst Problem war, du? Netzer ist glücklich über das, was er gemacht hat. Ich glaube, dass er mehr oder weniger erfreulich darüber ist. Wobei, immerhin ist er dadurch bekannt geworden. Also das hat auch einen kleinen Vorteil. Das stimmt. Ich glaube, er kann auf seinem Twitter-Account wenigstens schreiben 10 Millionen Aufrufe bei YouTube. Das kann er da wenigstens schreiben. Man sagt ja immer, dass Torhüter so ganz eigenartige Personen sind. Und ich glaube, auf ihn trifft es zu. Aber positiv gemeint natürlich, trifft es auf ihn zu. Das Ja. ist richtig. Hat er auch eine gute Leistung geboten eigentlich gegen Bayern. Ja, Hat ein Strich ich gehalten. das, naja, ja, sehr gut. Ich glaube auch, so habe ich sie auch gehört, über das ganze Turnier hinweg. Ja. Sven, nächste Frage. Wer war deines Erachtens nach auch hier der Man of the Match? Man of the Match. Also auch da könnte ich mich jetzt eher weniger festlegen. Ich fand, dass Rafinha ein gutes Spiel gemacht hat. Es war diesmal nicht so ereignisreich, dass man jetzt sagen Ja. könnte. Also es ist auch nicht so ein Spieler unbedingt, der jetzt groß aufgetrumpft hat. Was mir Ja, genau. aufgefallen ist, dass Ribéry in diesen zwei Spielen so ein bisschen untergetaucht ist. Also da hatte man sich ja auch gedacht, dass er vielleicht auch nochmal zeigen möchte, ja, nochmal rechtfertigen möchte, warum er ein Kandidat ist für die Wahl des Weltfußballers. Sven, Da war ein bisschen wenig. darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Du wirst es kaum glauben, wen die UEFA heute mit dem Player of the Match Award ausgezeichnet hat. Es ist Überraschend. tatsächlich, Franck Ribéry. Also. Also ich kann es auch nicht glauben, aber es ist wirklich Ribéry, steht Okay. hier. Also ich hätte jetzt, wie gesagt, Rafinha gesagt, weil er für mich einfach ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, also ganz groß aufgefallen ist mir jetzt eigentlich keiner. Ich meine, Thiago hat ein Tor gemacht, hat aber auch, wie gesagt, gegen Guangzhou schon sehr, sehr gut gespielt. Ja, also man kann natürlich positiv, ich meine, positiv ist, wenn man keinen wirklichen Man of the Match hat, ja, dass dann halt eben die geschlossene Mannschaftsleistung sehr, sehr gut war. Ja. Und die waren beiden Spielen ganz ordentlich. Ja. Also meines Gut, Erachtens. was man vielleicht auch sagen könnte Dante, das war gerade auch mit dieser wichtigen Klärungsaktion, das war auch ganz, ganz gut, was er gemacht hat, ja. Also Ich was man. würd einfach mal das Kollektiv lohnen. So, jetzt unterbreche ich dich einfach. Was man sagen könnte, wer vielleicht in der ersten Halbzeit noch der auffälligste Spieler war auf Seiten der Bayern, das war Xherdan Shaqiri. Der hat ganz gut gespielt. Da hat er auch noch mal eine Einzelleistung gehabt. Durch diesen Distanzschuss, den Aski übrigens pariert hat. Das war eine gute Parade. Jetzt haben wir auch noch hier dieses musterhafte Beispiel, dass er eben doch ganz gut gehalten hat. Er Und ist was. wie so ein Pieplitzer, ne? Wird oftmals unterschätzt, aber wenn es drauf ankommt, ist er da. Das war auch bei Tomislav Pieplitzer immer so. Das ist richtig. Ist wahrscheinlich auch der Fakt, warum er jetzt eben der Torwarttrainer ist. Der Bosnier. Genau, ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, das habe ich dir zur Halbzeit sogar geschrieben bei Facebook. Das waren die Freistoßvarianten von Shaqiri und Boateng. Beim 1-0, bei der Ecke war es so, dass Shaqiri, das war ja einstudiert, er spielt den Ball auf Boateng, der köpft nochmal in die Mitte und Dante macht das Tor. Und ein paar Minuten später gab es nochmal einen Freistoß. Shaqiri spielt den Ball wieder etwas weiter, sucht Boateng und Boateng spielt wieder in die Mitte. Aber diesmal war keiner da. Also, das habe ich so in der Form noch nie gesehen. Das sieht es wirklich. Also, Gerade innovativ halt. wo du auch Dante ansprichst, also da könnte ich mich wirklich jetzt festlegen, weil gerade auch nochmal mit dem Fakt des Tors, ich meine, er hat ein Tor geschossen und er hat ein mögliches Gegentor verhindert. Von dem her könnte man ihn auch aus diesen Gründen als Man of the Match ja, küren. Zu den Eckballvarianten. Ja, ich meine, das kann man immer einstudieren. Es gibt ganz, ganz tolle und ganz, ganz viele Varianten, ja. Bis zu Flachpässe durch den 16er. Auch so Möglichkeiten gibt's. Ja. Ich meine, Standardsituation kann man eintrainieren und es ist eine mächtige Waffe, ja, weil gerade wenn aus dem Spiel heraus was nicht geht und man halt eben nur die Möglichkeit hat, über eine Standardsituation zum Torerfolg zu kommen, da braucht man das halt eben. Ja. Und wenn man es trainiert und es klappt und dann auch noch zum Torerfolg kommt. Chapeau. Das ist richtig, hast du absolut recht und da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Gehen wir nochmal darauf ein, wer denn der Torschützenkönig war in diesem Wettbewerb. Ich habe jetzt hier auch die Liste vorliegen. Es sind insgesamt vier Spieler, die sich jetzt mit dem Namen Torschützenkönig der FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2013 auszeichnen können. Darunter befinden sich Dario Conza von Guangzhou, der zwei Treffer erzielt, ein Argentinier. César Delgado von Monterrey hat auch 2 Tore gemacht, ebenso Argentinier. Muchine Iajou von Raja Casablanca hat auch 2 Treffer erzielt. Ronaldinho eben die 2 Freistoßtore. Da fällt mir übrigens auch auf, dass Iajou generell sehr aktiv war. Der hat in der zweiten Halbzeit diese Kopfballchance gehabt, die Neuer zwar sicher pariert hat, und er hat danach auch noch Dante den Ball hier weggenommen und hat dann eben die Chance eingeleitet, wo er dann eben aus ein paar Metern das Tor nicht trifft. Wo Boateng dann noch im Tor ist, und er schießt den Ball trotzdem, wo der Ball eben hier in der Innenstadt gelandet ist Genau. von Marrakesch. Genau, die Chance war das. Immer blöd, wenn man die Namen der Spieler nicht kennt. Ich glaube nämlich, Iajou war das, der Dante davor den Ball weggenommen hat. Ich traue mich nicht, die auszusprechen. Ich glaube, ich würde mich hier blamieren. Der hat dann eben den Ball von Neuer parieren lassen. Ich glaube, er war das, ja. Das müsste gewesen sein. Torschützen im FC Bayern, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, waren Ribéry, Götze, Mandzukic, Dante und Thiago Alcantara. Das waren alle, die für Bayern getroffen haben. Damit haben wir das Turnier eigentlich durch. Was noch bleibt, ist vielleicht ein letztliches Fazit. Sven, was sagst du zum Turnier? Wie fandest du es? War es attraktiv? Ja, also gerade wenn man natürlich auch die Bayern spielen sieht, wie sie spielen, auf alle Fälle. Ich fand es eben auch sehr erfrischend, wie Casablanca gespielt hat, ja, wie sie dagegen gehalten haben, wie sie frech gespielt haben, ja, wie sie sich was getraut haben, ja, im Gegensatz eben zu Guangzhou. Beispiel dann ja auch mit diesem Freistoß-Tor von Ronaldinho, was so schön war. Was ich auch ganz nett fand, dass nach dem Spiel Casablanca gegen Mineiro, dass sie da dem Ronaldinho die Schuhe ausgezogen haben, ja, als kleines Souvenir. Oder, ja, das finde ich kulturell eigentlich ganz, ganz schön, ja, dass man auch mal solche Stories hat. Ja. Also ich fand es eigentlich, also ich fand, dass es ein gelungenes Turnier ist. Und ja, man soll ja positiv denken, in dem Sinne einfach, ja, positiven Eindruck hat es hinterlassen, ja. Hast eigentlich gerade schon den richtigen Fakt genannt, weil daran kann man auch noch mal sehen, welchen Stellenwert eben diese FIFA-Club-Weltmeisterschaft Marokko zum Beispiel hat. In Brasilien ist sie eben auch ziemlich hochrangig, aber in Deutschland war die mediale Aufmerksamkeit eher gering. Also hier hat man ja fast gar nichts mitgekriegt. Und wenn du dann mal irgendjemanden gefragt hast, zum Beispiel, wer ist Raja Casablanca, konnte dir, glaube ich, keiner eine Antwort geben. Ja, ich glaube, wenn du halt eben beispielsweise bei einer FIFA-Weltmeisterschaft mit Nationalmannschaften, wenn du da jetzt gegen Spanien Weltmeister wirst, ja, natürlich hat so eine Nationalmannschaftsweltmeisterschaft natürlich einen ganz, ganz hohen Stellenwert, aber ja, das klingt halt eben auch einfacher, ja. Ich meine, wenn du gegen Raja Casablanca, wenn du da Weltmeister wirst, ja, Club-Weltmeister wirst, da denkt man sich halt eben auch, wie bitte? Die haben gegen Barcelona gewonnen, also dann werden sie doch wohl gegen Casablanca gewinnen, ja? Dass es aber gar nicht so einfach ist, das hat man Das ja ist heute richtig. gesehen, ne? Es ist, die Gegner sind, man unterschätzt sie relativ leicht. Wenn man da einmal nicht aufpasst, dann wird es schon schwierig, aber im Normalfall hast du eigentlich als Europäer durchaus gute Möglichkeiten, dieses Turnier zu gewinnen, ja, und ich glaube, deshalb hat es halt eben nicht so einen hohen Stellenwert, ja. Auch diese Fragestellung ist vielleicht etwas gewagt, aber wir können ja vielleicht mal den Versuch wagen bei dir. Was würdest du sagen, wie würde man Casablanca und Guangzhou einschätzen in Europa? Welche Liga würden die spielen? Das ist Welches schwierig. Niveau wäre gerechtfertigt? Das ist eigentlich schwierig, ja. Ja, weil man kann das nicht wirklich vergleichen. Also Guangzhou ist ja beispielsweise Tabellenführer. Ich glaube sogar relativ klar. Und so wie sie gegen die Bayern gespielt haben, fragt man sich eigentlich, warum, ja. Aber da sieht man dann halt eben auch natürlich, dass der FC Bayern München ein ganz anderes Kaliber ist in Sachen Erfahrung, in Sachen taktische Ausbildung. Deswegen kann man es eben nicht vergleichen. Ich glaube, hier in Deutschland haben wir eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Wir haben sehr, sehr gute Jugendzentren. Wir haben, ja, also bei uns dreht sich ja alles irgendwie um Fußball, wenn man so möchte, ja. Und das kommt dann natürlich auch zum Tragen, dass dann halt eben eine zweite Fußball-Bundesliga auch sehr, sehr stark ist, ja. Und dass halt eben auch viele die zweite Fußball-Bundesliga sehr, sehr attraktiv finden, statt halt eben diese chinesische Liga oder was auch immer, obwohl ja immerhin Lucas Barrios dort ja auch spielte, ja, dort ja auch Welttorjäger damals wurde, als ihn dann Borussia Dortmund später verpflichtete. Also von dem her ist es ziemlich schwierig zu beurteilen, ja, weil man das einfach nicht vergleichen kann, wenn Guangzhou vielleicht auf dem oder nur ein Teil dessen hätte, was wir hier haben, dann würden die auch ganz anderen Fußball spielen, dann hätten die auch ganz andere Spieler, ganz andere technische Fertigkeiten. ja, von dem her, das ist einfach unmöglich, das zu sagen. Also ich könnte jetzt nicht pauschal, also ich könnte jetzt, ja, jetzt einfach nicht hergehen und pauschal sagen, die spielen jetzt dritte Liga oder die spielen Ja. jetzt zweite Liga. Das ist nicht möglich. Wahrscheinlich, ja. Also Hab immer die. recht. Nicht immer, aber immer auf das. Wir können ja auch noch, was noch interessant wäre, wir können mal nach den Marktwerten gehen von transfermarkt.de. Ja, das ist schwierig. Marktwerte. Weil die Marktwerte werden ja auch ein bisschen nach Standing. Also wer in Spanien spielt, hat normalerweise einen hohen Marktwert. Wer beispielsweise von Spanien nach Katar wechselt, der hat plötzlich einen tieferen Marktwert. Das hängt auch teilweise vom Standing eben, das, was ich auch gerade gesagt habe, vom Standing der Liga ab. Und das ist dann wieder abhängig von Infrastrukturen und wie das Ganze ausgebildet wird und welche Möglichkeiten man dort hat. Deshalb auch Marktwert ist ziemlich schwierig. Also beispielsweise Joselu war es ja, der für 7 Millionen verpflichtet wurde von Hoffenheim aus, war es von Real Madrid, von der zweiten. Ich glaube ja, Weiß ich gar oder nicht. Ich glaube schon. von Real Madrid Castilla ist er, glaube ich, gekommen. Und nur aufgrund des Transfers und aufgrund des Ligenwechsels, also ich meine, Real Madrid Castilla spielt ja in der Segunda Division, ja, hat er halt eben einen ziemlichen Marktwertsprung bekommen, obwohl er ja eigentlich gar kein einziges Spiel für Hoffenheim gemacht hat. Also der hatte dann plötzlich, glaube ich, 6 Millionen da als Marktwert stehen und andere, die schon, was weiß ich, konstant gute Leistungen gezeigt haben. Die haben dann nicht so einen hohen Marktwert. Die haben vielleicht einen von 3 Millionen, ja, obwohl sie schon etliche Jahre dort spielen, ja, aber einer, der halt eh noch nie gespielt hat, hat einen Marktwert von 6 Millionen. Deshalb ist es ziemlich schwierig, jemanden nach dem Marktwert eigentlich zu beurteilen. Kleine Lehrstunde hinsichtlich des Themas Marktwerte. Also es ist nur meine Meinung, ja. Man kann es natürlich machen. Bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber ich finde es halt eben gewagt, ja. Weil wenn man drüber nachdenkt, macht das schon Sinn. Gerade wenn man davor noch nicht drüber nachgedacht hat. Wenn man einfach nur diese Marktwerte serviert bekommt und dann sagt, ja gut, der hat 100 Millionen, also der ist 100 Millionen Euro wert und der ist jetzt super. Ein Beispiel ist ja auch, stell dir mal vor, ein Drittligist holt, ja doch, ein Drittligist beispielsweise holt einen Cristiano Ronaldo. Warum holen sie ihn? Weil er einen hohen Marktwert hat. So, das Problem ist nur, ein Cristiano Ronaldo wird wahrscheinlich sicherlich Probleme haben, sich beim Drittligisten einzufügen. Ja, okay, er würde wahrscheinlich alle abschießen, weil er Alleingänge machen würde. Ja. Spaß beiseite, so wie früher in der Grundschule oder auf dem Bolzplatz, ja, als einer immer Alleingänge gemacht hat. Nein. Ja, da würde der natürlich ganz anders spielen als jetzt bei Real Madrid. Da würde man sich fragen, ja, Moment mal, warum hat denn der einen Marktwert von 100 Millionen? Ja, wenn der einen Marktwert von 100 Millionen hat, dann muss der in jeder Liga, muss der Höchstleistung bringen, ja. Beispiel jetzt nur, ja. Das ist ich weiß, das ist ein ziemlich an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber man muss sich erstmal beweisen, um dann wirklich das Urteil drauf zu ziehen. Also ich würde jetzt niemanden am Marktwert wirklich bewerten, sondern halt eben an dem, was er kann. Das ist halt eben der Fußball. Nicht, was dahinter steht. Damit hätten wir jetzt eigentlich alles besprochen zum Thema Clubweltmeisterschaft. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und du hattest das ja gerade schon angesprochen. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, du kommst jetzt so mit dem Thema, ja, siehst du, ein Gareth Bale, der ist niemals 1 Million wert. Oder sowas. Ja, ist generell immer ein bisschen Ah, das schwierig. ist so schwierig. Wenn ein Gareth Bale 1 Million Euro wert ist, wie viel ist dann ein Zinedine Zidane wert? Der müsste doch dann nach seinen Erfolgen noch mehr wert sein, weißt Ist du? richtig, ja. Das ist schwierig. Es hängt halt eben auch viel mit der Zeit zusammen. Ja? Ich meine, früher, vor 20, 30 Jahren, hat ein Fußballer 1 Million gekostet und haben sich alle gefragt, was, der kostet 1 Million? Was ist das? Wo sind wir denn hier? Ja? Und heute werden die für 20, 30, heute kosten Innenverteidiger schon 20, 30 Millionen guter. Ja, früher hat man die, ja, für 2, 5 Millionen bekommen. Was natürlich auch daran liegt, dass ein Innenverteidiger auch nicht mehr nur verteidigen muss, ja, sondern er muss gut im Spielaufbau sein, er muss physisch gut gebaut sein, er muss eigentlich quasi auch schon Tore schießen können, wenn man so möchte. Ja, also liegt halt eben auch im Wandel der Zeit. Ja. Kann man nicht miteinander vergleichen. Ja, also 100 Millionen allein nur für eine Person ist eigentlich schon ziemlich viel. Ja, sie haben ja auch für Ilja Marendi haben sie auch sehr, sehr viel Genau, bezahlt. Ich dreißig glaube, Millionen, genau, 30. 30 Millionen für diesen zentralen Mittelfeldspieler. Ja, also gut, ich meine, dass man da natürlich auch sehr, sehr viel Geld ausgibt aus Madrid. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Was jetzt nicht böse gemeint ist. Ja. Kurzer Rückblick auf die damalige Phase, als man ja Figo, Zidane, Beckham und Roberto Carlos eingekauft hat. Ich glaube, müsste so gewesen sein, oder? Ja, also ich meine, Figo kam ja, habe ich ja auch gerade jetzt in einem Buch was darüber gelesen. Figo, das war ja, ja, so dieser, also da haben sich ja wirklich alle Barcelona-Fans haben sich da ja wirklich drauf, ja, die sind ja wirklich drauf eingegangen. Also das war ja für die Würdeverletzung und Ehreverletzung und was auch immer, dass der jetzt da zu Real Madrid gegangen ist. Ja. Da gab es ja dann auch dieser Schweinekopf, der dann bei einer Ausführung eines Eckballs da lag. Das war schon richtig krass, ja. Aber waren, muss ich schon sagen, es war ein geiles Team damals. Mit Raúl, mit Ruud van Nistelrooy, mit Morientes, der übrigens immer sehr, sehr oft vergessen wird. Morientes mit David Beckham, mit Roberto Carlos, mit Fernando Hierro, den darf man auch nicht vergessen. Und heute ist er auch noch mit dabei, Iker Casillas. Ja, war schon ein ziemlich gutes Team. Also es hat so ein bisschen entschädigt dafür, dass es sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Also da ist die Rechnung quasi aufgegangen, aber Ja, wobei ich glaube, Champions League nee, da lief Sieger es nicht wurden so. sie 2002 und danach ja nicht mehr. Damals ja gegen Leverkusen. Da war sie dann Raúl, Roberto Carlos. Aber ein David Beckham war ja damals noch nicht mit dabei. Die sind ja erst später hinzugekommen. Also so ein Großteil hat es dann schon ja, wieder wettgemacht, Also das Geld. ab der Saison 2004, 2005 ist Real 6 Jahre lang immer im Achtelfinale ausgeschieden in der Champions League. Also wirklich 6 Jahre lang sind die immer im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Ja, was sehr erstaunlich ist, weil sie eigentlich normalerweise eine Mannschaft haben, die durchaus auch mal einen Pott holen könnte, Das ist eigentlich wirklich Wahnsinn, wenn man das jetzt mal so beachtet. Aber wir wollten ja auch noch über die Liga BBVA in Spanien reden. Und wenn wir jetzt schon bei Bale und Real Madrid sind, interessiert uns natürlich die Frage, wie sieht's jetzt aus mit Real Madrid und Bale in Spanien? ja, also nach dem Trainerwechsel muss man sagen, ist man noch nicht so wirklich glücklich, was daran liegt, dass man einfach im Moment Dritter ist. Ja? Weil Atletico Madrid derzeit eine richtig gute Saison spielt. Wobei man hat ja eigentlich 2 Spiele gewonnen, 2 verloren, 2 Unentschieden. Aber ja, so wirklich glücklich ist man halt eben noch nicht dabei Real Madrid. Was sind die klaren Defizite von Real Madrid im Vergleich zum Beispiel zu Atletico Madrid? Was läuft da schief? Also ich würde es mal so sagen, dass man einfach in manchen Spielen ja, nicht wirklich die nötigen Punkte einfangen kann, ja, dass man dann nicht so wirklich die Konsequenz da halt eben holt. Man hat beispielsweise am 16. Spieltag hat man nur 2:2 gegen Osasuna gespielt, da muss normalerweise eigentlich ein Sieg her, um da oben mit dran zu bleiben. Vor allen Dingen halt eben auch, um Barcelona da wirklich gefährlich zu werden, beziehungsweise jetzt ja auch noch Atletico Madrid. Da muss einfach gewonnen werden. Man hat auch im Pokal, im Hinspiel im Copa del Rey, in der dritten Runde hat man gegen einen Drittligisten war es, glaube ich, gegen Xativa hieß der Verein, glaube ich. Hatte man nur 0:0 gespielt auswärts, im Rückspiel dann 2:0 daheim gewonnen. Ja, das sind dann immer mal so Momente, wo man schwankt. Man hat dann aber auch immer Glanzlichter dabei, ja, dass man beispielsweise am 11. Spieltag war das ja, als man unter der Woche gespielt hatte, da hat man 7:3 zu Hause gegen Sevilla gewonnen. Also man muss da schon noch ein bisschen Ärger die Balance finden Real Madrid, dass so etwas eben nicht passiert, weil Barcelona ist eine Mannschaft, die normalerweise auch gerne sowas ausnutzt, ja, wenn der Gegner nicht punktet. Wie würdest du Gareth Bale aktuell einschätzen bei Real Madrid? Er hat sich gut gesteigert. Hatte er ja gegen Sevilla, weil ich es ja gerade angesprochen hatte, hatte er so seinen ersten Glanzpunkt. Ja. Da hat er wirklich gut gespielt, hat ein sehenswertes Tor geschossen. Im Moment nach 10 Spielen hat er 7 Treffer auf dem Konto, das ist gut. Ja. Ja, also er hat sich wirklich gut eingefügt. Er spielt von Mal zu Mal einfach besser. Und ja, bewahrheitet sich im Moment. Die Chemie zwischen Cristiano Ronaldo und Gareth Bale funktioniert oder gibt es da doch einige Schwachpunkte? Ja, doch. Also sie haben jetzt auch schon des Öfteren zusammengespielt. Also Schwachpunkte habe ich da jetzt nicht wirklich gesehen. Okay, also Atletico Madrid ist ja momentan über Nacht auf Platz 1, hattest du mir vorhin Genau, geschrieben. ja. Was Sie macht haben. Atletico momentan so besonders? Atletico Madrid haben, oder der Verein hat mit Diego Simeone eine Wahnsinnsentwicklung genommen. Also die haben, normalerweise war ja eigentlich vor einigen Jahren noch Valencia die dritte Kraft, das ist im Moment auch aufgrund der Schulden nicht mehr so. Und die haben sich da so langsam rangepirscht. Die spielen erfrischenden, richtig guten Fußball. Vor allen Dingen aber auch mit einer richtig, richtig starken Defensive. Also die haben gerade mal 11 Gegentore kassiert. Im Moment hat nur der FC Barcelona weniger, aber man darf nicht vergessen, die spielen ja noch an diesem Spieltag. Das heißt, die können durchaus auch vielleicht noch ein, zwei kassieren. Sie haben auch eine gute Offensive. Mit insgesamt nun 46 geschossenen Toren. Das ist auch richtig gut. Hervorhebend muss man natürlich Diego Costa nennen. Der hat in 17 Spielen 19 Tore erzielt. Das ist Wahnsinn. Ja? Eine Wahnsinnsquote. Ja, sie sind insgesamt von vorne bis hinten gut bestückt und vor allen Dingen haben sie natürlich auch einen guten Team-Spirit. Ja, sie haben ja die Copa del Rey gewonnen gegen Real Madrid, gegen ein etwas schwächelndes Real Madrid damals mit José Mourinho. Sie haben die UEFA Europa League gewonnen, damals gegen Athletic Bilbao. Stimmt, darf man nicht vergessen. Naja, also die haben sich von Mal zu Mal wirklich richtig weiterentwickelt und ja, sie sind, ich weiß es nicht, ob es am Ende vielleicht reicht, um Meister zu werden. Also da müssen sie schon ein richtig hohes Niveau gehen. Ich traue es ihnen zu. Vielleicht, wenn der FC Barcelona und auch Real Madrid noch ein paar Mal schwächeln sollten. Ja, vielleicht geht da auch noch was in die Richtung. Aber vor allem auch international traue ich denen durchaus einiges zu, dass sie da dieses Jahr was reißen. Also sind eine ernstzunehmende Mannschaft. Und gerade auch vor allen Dingen Diego Simeone, wenn man den da an der Seitenlinie sieht, ja, wie der da abgeht, ja, mit Emotionen, wenn man das so möchte. Ja, das ist schon, also das ist der deutsche, Gott, der spanische Jürgen Klopp, wenn man so möchte. Es ist ein Wahnsinn, ja, was der da macht. Wahnsinn, stark. Gibt es außer den beiden Diegos bei Atletico noch weitere Leistungsträger, die du als besonders wichtig erachtest oder Spieler? Ich find, dass ein David Villa ganz, ganz gut ist für die Mannschaft, weil er sehr, sehr erfahren ist vor allen Dingen. Sie haben mit Thibaut Courtois wahrscheinlich den besten Torhüter der Liga. Ja? Ist er ja nur ausgeliehen vom FC Chelsea. Da ist er natürlich noch Petr Cech im Tor. Sie würden gut daran tun, wenn sie ihn halten würden. Ja? Natürlich ist die Defensive so ge gut gesichert, dass er wie eigentlich quasi Manuel Neuer beim FC Bayern München nicht so oft gefordert wird, aber wenn er gefordert wird, dann ist er da. Ja, und ja, rettet natürlich hier und da auch mal eben auch ja, Punkte. Und deshalb, ja, also ich würde ihn auf alle Fälle halten. Also ich würde da keinen Moment zögern, wenn sie die Möglichkeiten hätten, ihn zu halten. Ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Atletico damit momentan auf Platz 1 und Barcelona befindet sich also zwischen diesen beiden Stadtrivalen. Barcelona auf Platz 2 und wirklich längere Zeit ohne Lionel Messi. Wie fällt die Zeit aus? Ja, es ist natürlich schon schwierig. Also sie haben ja ein Spiel verloren gegen Athletic Bilbao. Man merkt schon, dass er einfach fehlt, weil er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Natürlich ist Neymar auch ein Spieler, der gut ist, aber man merkt natürlich, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, um sich da auch in die Liga einzugewöhnen, ja, in diese Mannschaft einzugewöhnen. Ja. Man merkt, wie gesagt, dass er eben fehlt. Es ist ja meistens auch Fabregas, der ihn versucht, da vorne zu ersetzen. Hat das bei der EM auch schon gespielt, für Spanien. Auch ganz ordentlich. Aber er ist natürlich kein Lionel Messi. Ja? Also, er ist schwer, nur wirklich schwierig zu ersetzen. Und ja, es ist auffällig, dass er fehlt. Aber sie punkten trotzdem noch. Und das ist die Hauptsache aus Barcelonas Sicht. Der neue Trainer des FC Barcelona, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie er heißt. Ich hoffe, du hast ihn im Kopf. Der ehemalige Trainer von Paraguay bei der Ja, WM 2010. lass mich kurz überlegen. Ah, mir liegt dann Gerardo Martino. Genau, das ist er. Gerardo Martino. Und wie ist denn Barcelona unter ihm aktuell so in Form? Spielen sie denn immer noch dieses Tiki-Taka-Spiel? Hat sich da irgendwas verändert? Nee, also Tiki-Taka spielen sie nicht mehr. Das war auch immer das ganz große Ziel, dass man eben diesen Spielstil eben auch abschafft, ja. Es ist auch in der älteren, ja, was heißt älteren Vergangenheit, das ist relativ natürlich, ich sage es mal so, in der jüngeren Vergangenheit auch immer so gewesen, man hat ja mit diesem Tiki-Taka-Stil beeindruckt, dann kam halt eben auch Real Madrid mit diesem dominanten Fußball, ja, mit diesem Ballbesitzfußball eben und ja, da haben sie natürlich auch Barcelona so einige Titel abgeknöpft. Und da hatten sie natürlich auch schon damals die Möglichkeit, eventuell zu sagen, okay, wir strukturieren das Ganze mal ein bisschen um, aber man hat gesagt, nee, weil das Tiki-Taka, das ist eigentlich so ein Spielstil, der uns repräsentiert, ja, der uns einen Namen gemacht hat und deswegen möchten wir das weiterbehalten. So eine Art kleine Tradition, sage ich jetzt mal, aber man hat sich durchaus schon ein bisschen von diesem Spielstil gelöst und ja, spielt etwas anders. Wie sieht's bei den drei Mannschaften im Pokal aus aktuell? Also im Copa del Rey. Im Copa del Rey ist Real Madrid ja weitergekommen. Der FC Barcelona auch. Die haben, ja, ich sag mal, souverän gewonnen. Bei Atletico Madrid müsste ich mal kurz überlegen. Ich glaube, dass die auch, ja, die haben auch gewonnen, aber ich meine mal 3-2 ging es da aus. Im Hinspiel bin ich mir jetzt nicht sicher, wie sie im Hinspiel gespielt haben, aber sie sind weiter. Können wir ja schnell Das reicht. nachgucken. Genau. Da frage ich mal eine andere Frage in der Zeit. Wir können jetzt wirklich mal die Prognose wagen. Sven, was denkst du, wer letztendlich Meister wird in Spanien? Ja, das sind immer so die netten Tipps. Sagt man, dass das eine, dann passiert das andere. Die Wetten hängen jetzt von deinem Tipp ab. Genau. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich durchaus zutraue, dass Madrid, also Atletico, da was reißen kann. Ich glaube nicht, dass das Real Madrid da oben sich zum Titel pirscht. Das glaube ich nicht. Also alle würden jetzt wahrscheinlich sagen, eben der FC Barcelona macht's, ja? Aufgrund eben dieser individuellen Klasse. Und ich glaube es auch, aber es wird bis zum Schluss wird's ein enorm spannendes sein. Ich glaube aber, dass der FC Barcelona durchaus noch mal den Unterschied, ja, für sich entscheidet, oder den Unterschied ausmacht und das Ganze halt eben für sich entscheidet. Aber wirklich sehr, sehr knapp. Weil ich glaube schon, dass Atletico Madrid auch nochmal die Möglichkeit oder auch nochmal irgendwo vielleicht ein Bein gestellt bekommt und stolpert. Und dann ist natürlich der FC Barcelona mit dieser Klasse auch da. Ja, aber es wird schwierig für Barcelona. Also Atletico Madrid ist mehr als nur ernst zu Gut, das werde ich jetzt direkt hier auf meinem Wettschein vermerken. Nein, nehmen. natürlich Quatsch. Also ich habe jetzt geguckt, Atletico Madrid hat insgesamt 6:1 gewonnen gegen Okay. Sant Andreu. Okay, dann war es mit dem 3-2 irgendwas anderes. Und das Hinspiel waren 4:0 für Atletico und das Rückspiel Okay. dann 2:1 nochmal für Atletico. 3:2 hatten wir da ein Ergebnis. Ich überfliege nochmal alles. Nee, also wir hatten in 3:3 zwischen Malaga und Osasuna im Hinspiel. Wir hatten im Rückspiel bei Malaga und Osasuna nochmal ein 1:1. Das heißt, Osasuna ist weitergekommen aufgrund der Auswärtstore. Also das war eine spannende Pokalrunde zwischen diesen beiden Genau, Mannschaften. ich glaube auch zwischen Betis und Sevilla war es auch sehr, sehr spannend. Die hatten sich da auch nochmal, glaube ich, einen ziemlichen Fight geliefert. Ah ja, gegen den Club Leida Esportiu. Weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Das war im Hinspiel ein 2:1 Ich für glaube, Leida wird es ausgesprochen, weil über dem I ist, glaube Leida. ich, so ein Akzent nach rechts. Oh, ja, da wird bei Wikipedia hier nicht angezeigt. Okay. Auf der deutschen Wikipedia. Also wirklich eklatant, dass man sowas nicht macht. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall im Hinspiel gab es ein 2:1 für Betis Sevilla und im Rückspiel ein 2:2. Also sie waren wirklich nah dran. Ja, Sevilla ist ja auch ausgeschieden. Die haben ja gegen Racing Santander gespielt. Im Hinspiel, glaube ich, 1-0 gewonnen. Auswärts. Und dann aber Na? zu Hause 0-2 verloren. Und zwar noch mit einem Tor in der 90. Minute. Das war schon bitter, dass man da gegen Santander ausgeschieden ist. Die in der zweiten Gruppe der Segunda Division spielen. Also ja, das hätte man sich natürlich auch anders vorgestellt. Wirklich eine spannende Pokalrunde in Spanien. Das kann man letztendlich feststellen. Gut, möchtest du noch was sagen zur Liga BBVA? Gut. Kurze Antwort. Haben wir das auch fertig? Und jetzt fehlt natürlich nur noch das Champions League Achtelfinale, auf das wir eingehen. Wir haben folgende Partien. Manchester City gegen den FC Barcelona. Sven, was sagst du? Wir können ja noch mal ganz, ganz kurz darauf eingehen, wie die Mannschaften eben weitergekommen sind. Manchester City auf Platz 2 in der Gruppe D mit dem FC Bayern, Viktoria Pilsen und ZSKA Moskau. Sie hatten eine Tordifferenz von 18:10. Also, da haben 18 Tore geschossen, müsste, glaube ich, sogar die torreichste Mannschaft sein im gesamten Turnier bis jetzt. Also, in der Gruppenphase haben sie die meisten Tore erzielt, Manchester City. Und sie treffen auf den FC Barcelona, den ersten in der Gruppe H. 16:5 sieht hier das Torverhältnis aus und sie hatten 13 Punkte. Manchester City hatte 15 Punkte. Und ich würde jetzt glatt sagen, die Gruppe von Barcelona war schwerer. Man hatte den AC Milan, man hatte Ajax Amsterdam, man hatte Celtic Glasgow. Ja gut, AC Deswegen. Milan muss man auch dazu sagen, AC Milan ist ja derzeit so ein bisschen in der Krise. Also die spielen auch in der Liga nicht so gut. Von dem her vielleicht eine AC Mailand, der im Moment noch ziemlich dankbar ist. Der momentan ihr ja, verletzt ist. Ja, Ja, Anschlag. also 0-0 war ja das letzte Ergebnis im sechsten Spieltag gegen Ajax Amsterdam. Und da haben wir sie auch eher durchgemogelt, als dass man da Ja. verdient irgendwie das Unentschieden geholt hat. Gut durchgemogelt, würde ich sagen. Genau, das ist richtig. Was ist dein Tipp? Manchester City oder Barcelona? Wer kommt durch? Also siehst du, wenn ja Fußball logisch wäre, dann könnte man ja folgende Rechnung aufstellen. Barcelona hat gegen Bayern verloren. Manchester City hat gegen Bayern gewonnen. Müsste man ja eigentlich normalerweise sagen, dass City Barcelona weghaut. Also es ist ein ziemlich schwieriges Spiel. Wir haben ja mit Negredo und mit Jesus Navas zwei Spieler, die ja die Primera Division sehr, sehr gut kennen. Ja, die auch David Silva haben wir gegen, auch noch. genau, David Silva auch noch, ja genau, mit Valencia damals. Aber Negredo und Jesus Navas spreche ich deshalb an, weil sie auch gegen Barcelona schon beinahe gewonnen hätten. Ja, also ich glaube, das ist auch so eine richtig schwierige Partie. Die steht auch auf dem Messerschneider. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass City durchaus die Sensation packt. Könnte ich mir vorstellen, dass sie Die in der Offensive Lage ist halt sind. stark. Ja, genau. Das sind sie gut aufgestellt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es packen. Wird aber schwierig. Aber möglich ist es. Man sieht ja auch, dass die Moral durchaus vorhanden ist. Also wer nach einem 2-0 Ja. nochmal zurückkommt gegen die Ja. Bayern und noch 3-2 Also, gewinnt. das ist natürlich ganz klar, wenn du gegen Barcelona spielst, da musst du das Beste, was du hast, ja. Da musst du alles abrufen, ja. Alles, was du auf dem Kasten hast. Und erst dann kannst du sie halt eben schlagen. Was natürlich ein bisschen dämlich ist aus Sicht von City, ist, dass sie das Hinspiel zu Hause haben, das Rückspiel dann im Camp Nou. Das ist etwas dämlich. Ich kann mich ja noch erinnern, weil wir es ja gerade angesprochen hatten, der AC Mailand gegen Barcelona, die haben ja 2-0 gewonnen. Ah Der ja, AC genau. Mailand, da hatte Barcelona überhaupt keine Chance. Und im Rückspiel hat dann Barcelona 4-0 gewonnen. Und darauf muss City vor allen Dingen auch gefasst sein, ja, dass Barcelona immer in der Lage ist. Egal, wer fehlt oder wer verletzt ist oder was weiß ich, wer seine Wehwehchen hat. Die sind immer in der Lage, was zu reißen. Also da müssen sie wirklich gefasst sein. Wenn sie das gut umsetzen, dann haben sie auf alle Fälle eine Möglichkeit, zu bestehen gegen Barcelona. Ich würde generell immer sagen, dass Barcelona einen Nachteil hat, wenn sie als erstes auswärts antreten müssen. Weil zum Beispiel im Halbfinale der Saison 2009, 2010 ging es gegen Inter Mailand und man hatte im Halbfinale im Hinspiel in Mailand 3-1 verloren und konnte sich davon nicht erholen, hat das Finale verpasst. Und dann zum Beispiel in der letzten Saison gegen Paris Saint-Germain haben auch nur 2-2 gespielt in Paris. Also das sind immer solche Geschichten. Ich glaube, es sind nur 1-1. Und das war am Ende dann auch knapp. Also es könnte schon sein, dass Manchester City hier durchkommt. Ich Hast schon glaube recht. aber, das lag auch daran, dass José Mourinho den unbedingten Willen hatte, da gegen Louis van Gaal im Finale zu spielen. Gegen die Bayern. Trainerweltcup könnte natürlich auch sein. Ich glaube, Melito hatte damals 2 Tore gemacht, sogar gegen Ja, Barcelona. der hat ja auch im Finale getroffen, ne? Genau, dann 2 Tore direkt erzielt gegen Bayern. Mal gucken, ob ich noch die Vorlagengeber zusammenkriege. Und beim 1-0 war es, glaube ich, Wesley Sneijder und beim 2-0 war es Eto'o. Und dann Ach hat so, ja. ja Milito Daniel van Beuten düpiert durch eine Einzelleistung. Ich glaube, so müsste Genau. es gewesen sein. Genau. Also, wir können uns ja jetzt mal ganz, ganz kurz festlegen. Denn, sagst du Manchester City? Weil ich vorhin gesagt habe, dass es Atletico nicht schafft, sage ich diesmal, dass es Man City packt. Einfach mal um dagegen zu setzen. Also, Okay. ja, weil ich wirklich nicht weiß, es ist eine Tagesformsache, ja. Weil ich glaube schon, dass City die Möglichkeit hat, aber wenn sie es halt eben nicht packen, ja, da konsequent dagegen zu halten, beziehungsweise wirklich alles, was sie haben, abzurufen. Gerade hier halt eben auch im Rückspiel. Das wird, glaube ich, das Entscheidende sein. Nicht nur, weil halt eben, ja, im Rückspiel, weil das Rückspiel das letzte ist, sondern halt eben auch, weil der FC Barcelona gerade zu Hause die Möglichkeit hat, nochmal alles umzubiegen. Wenn sie das schaffen, dann haben sie eine Möglichkeit. Ich würde einfach mal sagen, sie packen es. Also ich sage jetzt auch mal Manchester City aufgrund dieser Punkte, die ich gerade genannt hatte. Also dass man eben in den Hinspielen, wenn die auswärts waren, ziemlich schlecht aussah aus Sicht von Barcelona. Deswegen sage ich auch Manchester City. Also das 4-0 von Bayern gegen Barcelona, das hat ja auch schon vieles. Also es wird auf alle Fälle keinen hohen Sieg von City geben. Also Nee, das das glaube ich nicht. jetzt nicht, aber knapp wird's. Nächste Partie, Leverkusen gegen Paris Saint-Germain. Was sagst du? Ja, also ich finde, dass Paris eine Mannschaft ist, die durchaus machbar ist. Und zwar dann, wenn sie halt eben in einer schlechten Tagesform sind, beziehungsweise dann, wenn Zlatan Ibrahimovic ausfällt. Also wenn man ihn so ein bisschen aus dem Spiel herausnehmen kann, weil er ist natürlich einer, der den Unterschied ausmacht, ja. Ich glaube, dann ist diese Mannschaft durchaus machbar. Also von den Gruppensiegern, die man als Zweitplatzierter hätte bekommen können, zähle ich Paris durchaus als eine Mannschaft an, die ambitioniert ist, aber am ehesten vielleicht sogar noch machbar ist. Also es wird natürlich auch hier schwierig für Bayern und für Leverkusen, aber sie haben die Möglichkeit, es zu packen. Auch hier natürlich schade ist, dass das Rückspiel auswärts ist. Ich finde ja das Gefälle einfach so groß von Leverkusen. Man gewinnt 4-0 gegen den UEFA-Cup-Sieger des Jahres 2009 in Form von Donetsk und dann verlierst du 5-0 gegen Manchester United. Das ist ja komplett surreal eigentlich. Ja, also, ja gut, das Spiel gegen United war jetzt auch richtig schlecht, aber sie haben ja auch gegen Braunschweig verloren, ja. Gut, vielleicht der Rotierung geschuldet, der Rotation geschuldet, pardon. Wer weiß, oder heute, Quatsch, nee, gestern muss man schon sagen, haben sie ja gegen Werder Bremen verloren, was man ja auch so, ja, da haben sie ja wieder Fußball, ist ein Tagesgeschäft und ja, warum gucken wir Fußball, weil wir halt eben nicht wissen, wer gewinnt, das ist es halt eben auch, ja. Aber gerade in der Champions League, ja, ruft man normalerweise immer ein anderes Gesicht ab. Gerade in so kurzer Zeit und dann natürlich auch im Aber ich gebe gleichen Stadion. dir, aber ich geb dir natürlich recht, dass diese Schwankungen natürlich auch gerade gegen Paris nicht passieren dürfen. Also dann, auch da gilt das Gleiche wie für Manchester City. Man muss alles abrufen, um diese Mannschaft zu schlagen. Also ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass das wirklich so eine Wackelpartie wird und es wird eine Aufholjagd geben von Leverkusen, irgend sowas in der Form. Dass man meinetwegen vielleicht Leverkusen gewinnt zu Hause 3-1 gegen Paris und Boah, verliert das Rückspiel 3-1, dann 3-1 ist ein aber. bisschen hoch. Das ist, ja, das ist hoch ambitioniert, klar, aber das Paris, der meinetwegen ist ja nur ein Beispiel, dass Paris dann halt im Rückspiel dann 3-0 gewinnt und Leverkusen ist draußen. Das, Ich sowas kann könnte ich mir vorstellen. mir auch gut vorstellen, dass es einen 1-0-Sieg für Leverkusen gibt und im Rückspiel versucht Paris Saint-Germain alles, muss natürlich hinten auch aufmachen und Leverkusen kann kontern. Und wenn sie da eiskalt sind, beispielsweise jetzt, ja, das meinte ich auch mit diesem Abrufen, da müssen sie dann auch teilweise, ja, was heißt teilweise, müssen sie immer die Möglichkeiten nutzen, ja, weil wenn du dann das Auswärtstor vor allen Dingen noch erzielst, dann hast du zwei Tore, dann muss Paris Saint-Germain drei Tore erzielen, ja, weil bei einem 2-2 würde Leverkusen weiter kommen aufgrund der Auswärtsregelung. Ja, solche Möglichkeiten, wie gesagt, musst du dann halt eben ausnutzen gegen diese Mannschaft. Sven, die entscheidende Frage. Spannung aufbauen. Bididi. Wer kommt weiter? Ui, wir sind ja heute so ein bisschen sensationsgeil, dann sage ich jetzt einfach Bayer Leverkusen. Ah, ich schwanke aktuell. Also momentan sieht es eher so aus, als ob Ibrahimovic dabei ist. Gibt ja keine längere Auszeit von ihm, aufgrund der Verletzung oder so. Deswegen sage ich jetzt mal Paris. Paris kommt weiter. Also Leverkusen geht raus. bei dir nosed der Ibrahimovic dann. Genau. Weil, Entslatterniert ist ja auch so ein schöner Neologismus. ja, also ich denke dann doch, dass Paris weiterkommt mit Ibrahimovic. Also wenn der wirklich eine Top-Tagesform hat, dann ist Paris auch einfach voll da und dann kann auch ein Kießling nichts da machen. Also im Sturm von Leverkusen. Nächste Partie, AC Milan gegen Atletico Madrid. Wir hatten ja gerade schon die Liga BBVA besprochen. Das ist, glaube ich, der erste Tipp bei diesen Paarungen, wo ich mich jetzt schon klar Ja, wo festlege. ich mich auch klar festlegen kann. Also ich muss ja eigentlich sagen, ich habe große Sympathien für den AC Milan. Und wenn da passiert dann die Sensation, dass Milan gewinnt. Es kann ich mir aber auch vorstellen, dass halt Milan wirklich dann in der Liga sagt, ja komm, wir zeigen heute mal unser schlechtes Gesicht und dann in der Champions League zeigen wir unser gutes Gesicht. Ja, vor allen Dingen, sie haben jetzt mit Kessié Hoonda haben sie noch einen Spieler verpflichtet. Sie haben auch noch einen anderen Spieler verpflichtet. Der aber leider nicht mehr in der Champions League dann ran Okay. kann im neuen Jahr. Ja, stimmt, hast du recht. Aber sie haben auch noch einen anderen Spieler verpflichtet. Fällt mir jetzt nur der Name gerade nicht ein. Also sie wollen ja auch wahrscheinlich mit dem neuen Trainer das Ganze starten, Clarence Seedorf, um mal auch Infotheker ins Spiel zu bringen. Haben wir auch berichtet, dass Clarence Seedorf vielleicht eine Möglichkeit ist. Andere Gerüchte sagen wiederum, dass der gerade entlassene Villas-Boas Kandidat ist. Also Milan muss man vielleicht noch so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, ja, weil man da noch nicht weiß, wie es da weitergeht, wie sie sich vielleicht noch in der kurzen Zeit entwickeln. Aber so wie es aktuell aussieht, klare Sache Atletico. Genau, sage ich auch. Milan hat aktuell einfach nicht die Form und deswegen würde ich auch sagen Atletico. Und gerade Milan ist in den letzten Jahren eigentlich immer im Achtelfinale rausgeflogen. Letztes Jahr gegen Barcelona, vorletztes Jahr gegen Tottenham. Das waren immer so die Geschichten vom AC Milan im Achtelfinale. Also deswegen Atletico Madrid. Nächste Partie, FC Arsenal gegen FC Bayern. Und wirklich die gleiche Konstellation wie in der letzten Saison. Arsenal spielt zuerst zu Hause. Also das kann harte Nuss werden für den FC Bayern. Was sagst du? Ja, Arsenal ist in einer wirklich guten Form. Also die spielen eine Riesensaison bislang, haben aber auch, glaube ich, genau zuletzt gegen Manchester City 3:6 verloren. Also sind auch machbar. Ich habe ja auch schon vorhin gesagt, dass Paris Saint-Germain eine Mannschaft wäre, die durchaus für die Gruppenzweiten eine Mannschaft ja, gewesen wäre, die man hätte schlagen können. Muss aber auch dazu sagen, dass für die deutschen Mannschaften gerade Arsenal auch eine Möglichkeit wäre, weil in London bei Arsenal hat man bislang als deutsche Mannschaft gut ausgesehen, Borussia Dortmund, Schalke, Bayern. Ja, also für Arsenal ist natürlich das Hammerlos schlechthin, ja, ganz klar. Ja, also auch da würde ich mich klar entscheiden. Ich würde trotzdem sagen, dass es die Bayern packen, auch wenn Arsenal bislang eine ziemlich gute Champions League-Saison spielt. Ja. Gut, vielleicht haben sie wieder so viel Glück, dass die Bayern im Rückspiel ein bisschen federn lassen, dass sie dann vielleicht die Chance dann eher ausnutzen, da was zu reißen, ja. Ein Tor hatte dann ja damals gefehlt. Ja, können natürlich so sein, aber ich denke, beide haben ja jetzt entsprechende Erfahrungen gegeneinander. Und deswegen Ja. zählt jetzt wahrscheinlich die Teamfähigkeit oder die individuelle Klasse hier in diesem Duell. Und da würde ich dann doch sagen, dass die Bayern da die Nase vorne haben. Ja, das auch. Also ich meine, gerade auch im Spielerischen hat natürlich Arsenal auch durch Mesut Özil hinzugewonnen. Aber ich glaube einfach, wenn man das Gesamtprodukt sieht, würde ich trotzdem durch Bayern sagen, ja. Und zwar nur, weil die Bayern ja nächstes Jahr in Portland gegen die MLS All-Stars ein Freundschaftsspiel bestreiten. Nein, ist natürlich nur gesponnen, aber trotzdem. Na gut, ich glaube, Arsenal hat dann eine Möglichkeit, wenn Niklas Pinder spielt. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Stimmt, Messi, Dezember 0 Tore, Bendtner, Dezember 1 Tor. Es gibt auch noch den Spruch, dass Ballon d'Or mit B anfängt und mit R aufhört. Nachname von Niklas Bender eben. Mit B anfängt und mit R aufhört. Ist was dran. Die Frage ist nur, wo der Weg für Arsenal anfängt und aufhört. Oder eben für die Bayern. Ja, das werden wir spätestens dann am 19.02. erfahren. Aber wir gehen jetzt erstmal mit dem FC Bayern. Denke Genau. ich mal. Genau. Gut, die nächste Partie eines deutschen Teams sind am 25.02. statt Zenit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund. Kann eine harte Nuss werden, solange bei Ja. Dortmund allerdings alle fit sind. Also die Innenverteidigung wieder steht und alles, denke ich, sollte das kein Problem sein. Genau, man hat ja das Ganze auch heute gesehen gegen Hertha BSC Berlin. Also wenn da gerade eben so ein Subotic oder ein Hummels, die auch gerade im Spiel aufbauen. Also da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man technisch und fußballerisch gut Innenverteidiger hat. Also nicht nur einfach die den Ball hinten raushauen und grätschen. Die sind für den Spielaufbau sehr, sehr wichtig, ja. Und das hat halt eben auch gefehlt, auch gerade in Sachen Stabilität natürlich auch. Ja, also wenn die natürlich fit sind, dann sind sie natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber ich finde, dass Zenit St. Petersburg eigentlich eine Mannschaft ist, die man schlagen kann. Muss natürlich auch aufpassen, sie haben individuell gute Spieler, wie Hulk beispielsweise. Ja, oder eben auch Crescito, der Italiener. Ja, oder Alex Witzel, der Belgier. Solche gute Spieler hat man in den Reihen. Aber im Endeffekt ist es eine machbare Aufgabe. Ich glaube auch, dass das 4-0 in Wien gegen die Austria, das zeigt auch schon vieles. Also, dass man da einiges eher vernachlässigt. Ich weiß nicht, ob man da schon weiter war. Ja, ich glaube ja, dass man da schon weiter war. Aber trotzdem sich dann so 4-0 abkochen zu lassen von der Wiener Ja. Austria. Also ich meine, ich glaube, Hulk hat ja beispielsweise auch, doch, Hulk hat auch gespielt. Also doch, ich glaube, da hat man auch schon mit der besten Mannschaft gespielt. Also Crescido war auch mit auf dem Spielfeld, das habe ich Ja. mitbekommen. Da muss Hulk eigentlich auch gespielt haben. Kasakov beispielsweise ist ja auch ein Spieler, ja, den man nennen muss. Oder Andrea Schawin, der spielt ja auch dort. Mittlerweile spielt oder sitzt halt eben Timoschuk auch, auf der ja. Bank. Genau, Timoschuk, ehemaliger Bayern-Spieler. Ja. Also dass man da 4:1 verliert, ist schon ein bisschen hoch. Ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat, an Konzentration, an Einstellung oder so weiter. Das ist schwierig zu sagen. Als Maßstab würde ich es nicht setzen, weil ich glaube, man geht, wenn man ein K.O.-Spiel hat gegen eine Mannschaft, die letztes Jahr im Finale war, geht man ganz anders in diese Partie rein, taktisch von der Einstellung her, als gegen Austria Wien. Von dem her würde ich es nicht als Maßstab sehen, aber ja, trotzdem bleibe ich dabei. Es ist eine machbare Aufgabe für Borussia Dortmund. Das sage ich auch. Da pflichte ich dir bei und sage auch, dass Dortmund weiterkommt. Nächste Partie, Piräus gegen Manchester United. Also meines Erachtens nach war Piräus wirklich eine der größten Überraschungen in der Gruppenphase, weil Benfica Lissabon, ich weiß nicht, ob die weitergekommen sind. Nee, die sind Dritter geworden. Und Genau, die Piräus ist eben sind weitergekommen. Genau, das außer. war diese Konstellation, die ich nie im Leben für möglich gehalten hatte, dass Benfica dann eben ausscheidet. Aber es ist tatsächlich passiert. Piräus ist im Achtelfinale und die haben richtig stark gespielt. Die haben sich richtig gut behauptet, obwohl sie ja noch im ersten Spiel 4-1 runtergegangen sind gegen Paris. Aber die Klasse zeigten sie dann eben später noch, zum Beispiel in Duellen wie gegen Anderlecht. Beide Partien eben souverän gewonnen. 3-0 und 3-1. Das musst du eben als Top-Team, wenn du weiterkommen willst. Und eben auch in wichtige Punkte geholt gegen Benfica Lissabon, nämlich insgesamt 4. Also 1-1 und 1-0. Piräus hat wirklich die Klasse gezeigt. Ja, also sie haben auch gerade mit Mitroglou einen Spieler, der sehr, sehr begehrt ist, ja, der auch der griechischen Nationalmannschaft ziemlich gut agiert. Ja, haben ein gutes Team. Man kann ihnen durchaus eine Überraschung zutrauen, zumal ja auch eben Manchester United jetzt in der Liga ein bisschen schwankt. Ich glaube, auch in der Champions League haben sie so ein, zwei Ergebnisse dabei gehabt, die jetzt nicht so ja, gut waren. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass sich Manchester United da durchsetzen wird. Einfach aufgrund der Breite, was die individuelle Fähigkeiten, vor allen Dingen auch die allgemeine Qualität angeht. Mensch, ist das generell, weiß nicht, gerade so ein schmaler Grat, weil man spielt in der Liga etwas schlechter, aber in der Champions League gewinnt man eigentlich alles, was man gewinnen sollte und musste. Ja. Und deswegen denke ich auch, dass Manchester das hier meistern wird gegen Piräus. Und darf sich halt noch nicht einschnüren lassen von Mitroglou, Saviola und Co. Nein, also was ist auch gerade, oder was gerade wichtig ist, ist das Spiel in Piräus. Ja, das ist auch sehr, sehr entscheidend, dass man da relativ schnell Ruhe reinbekommt ins eigene Spiel, dass man sich nicht nervös machen lässt vom gegnerischen Publikum, was natürlich eine Worst Case wäre, dass die Griechen relativ schnell in Führung gehen, ja, dann halt eben natürlich auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen haben und vor allen Dingen auch das Publikum kocht. Ja, also da kann es auch wirklich zu einer wunderbaren Atmosphäre kommen. Und ja, da muss man schauen, dass man da Ruhe reinbekommt, dass man sein Spiel aufzieht und dass man dem so ein bisschen den Stecker zieht. Und das wird, glaube ich, die wichtigste Aufgabe sein. Ja. Und vor allem natürlich, dass man sie nie unterschätzt. Also das ist, aber sollte Standard sein. Also die Möglichkeit eines Weiterkommens von Piräus ist auf jeden Fall keineswegs ausgeschlossen. Nee, nee, natürlich nicht. Also Sensationen sind immer möglich. Absolut. Und da Aber wir ja. also generell sensationsgeil sind, Genau. möchte ich natürlich nochmal, da wir beim nächsten Spiel dann bei der Partie Schalke gegen Real Madrid wären, am 26.02., möchte ich natürlich nochmal auf den FC Basel eingehen. Wir hatten vor dem Podcast schon darüber geredet, dass der FC Basel quasi für uns die größte Überraschung der Gruppenphase war, weil wer zweimal gegen Chelsea gewinnt, dann wirklich auch in London, 2-1 und dann nochmal zu Hause 1-0. Der hat es ja eigentlich wirklich verdient, weiterzukommen, also wirklich ins Achtelfinale zu kommen. Bloß dann scheitert man in den entscheidenden Spielen, gegen Schalke eben, 2-0. Gegen den direkten Konkurrenten um den eigentlich angedachten Platz 2 ist man gescheitert, hat zweimal verloren. Und dann gegen Steaua Bukarest, also quasi den Selbstläufer quasi eines Zweitplatzierten, lässt man Punkte liegen und spielt zweimal unentschieden. Ja, Selbstläufer gegen Bukarest ist es mit Sicherheit Ja, nicht. aber mich hätte es halt Man nur. hat ja auch gesehen, was sie auch gegen Schalke gemacht haben. Aber ich gebe dir recht, man muss mindestens das Heimspiel gewinnen gegen Bukarest. Also wenn du weiterkommen willst, dann ist in der Gruppenphase immer wichtig, dass man seine eigenen Heimspiele gewinnt. Und Bukarest wäre auf alle Fälle ein machbarer Gegner gewesen für Basel. Und man stelle sich vor, die hätten das Spiel gewonnen, dann hätten sie auf alle Fälle ja 3 Punkte mehr. Und das hätte zum sicheren Erreichen des Achtelfinals gereicht, ja, weil Schalke es eben auch nicht gepackt hat, auswärts bei Bukarest zu gewinnen. Ja, somit beißt man sich wahrscheinlich in den Allerwertesten, ja, in den Gluteus Maximus und sagt sich, verdammt noch eins, warum zum Teufel ja, haben wir nur dieses Spiel gegen Bukarest da verloren, oder halt eben nicht gewonnen, ja. Da hat man wahrscheinlich viel Lehrgeld bezahlt, aber ich bin mir sicher, dass man oder dass das wahrscheinlich nicht noch einmal passieren wird. Aber ich glaube gleichermaßen auch, dass Basel die Europa League ein bisschen aufmischen wird. So wird es definitiv aussehen. Man hat mit Maccabi Tel Aviv, ist es ja, glaube ich, gegen die man spielt, hat man ein Los, das man ja, glaube ich, schon mal bekommen hat. Und ja, ich denke schon, dass sie wie im Vorjahr eine gute Rolle spielen können. Da haben sie ja Tottenham Hotspur beispielsweise rausgehauen. Und standen im Weil sind Halbfinale. genau, standen im Halbfinale und das ist erstaunlich gewesen. Ja, also was die da vor allen Dingen ja, aufgebaut haben. Ich habe ja auch mit einigen aus unserer Redaktion, also mit unserem Chefredakteur von Infoticker.ch gesprochen, der Basel-Fan ist, und der hat ja auch gesagt, also es ist schon unglaublich, was in den 2 Jahren passiert ist. Ja, früher war man einfach nur froh, dass man irgendwie im UEFA-Pokal dabei war, und jetzt, ja, plötzlich zählt man zu einem der Favoriten in dieser Gruppe. Ja, und das war schon erstaunlich. Ja. Chapeau, Respekt. Wie steht Basel aktuell in der Axpo Super League? Ich glaube, dass sie Tabellenführer sind, haben aber an diesem Wochenende unentschieden gespielt. Also aber die Meisterschaft ist noch spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass sie wie die Bayern da irgendwo weggezogen sind. Ja, aber müssten, glaube ich, Tabellenführer sein, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, also was wir auf jeden Fall mit vollster Sicherheit sagen können, ist, dass das Schlüsselspiel das Spiel in Bukarest war. Bei diesen beiden Teams. Bei Basel hat Ja. unentschieden gespielt und Schalke auch. Was heißt Schlüsselspiel? Das eigentliche definierte Schlüsselspiel war ja das gegen Schalke 04, wo man auch nicht gut gespielt hat, ja. Ich sehe es nur so als Spiel, wo man am ehesten hätte gewinnen können, ja, weil zu Hause gegen Bukarest, auch wenn Bukarest sicherlich schwierig ist, aber da musst du einfach, wenn du überwintern willst in der Champions League, musst du einfach Bukarest zu Hause schlagen. Und das haben sie halt eben nicht gepackt, obwohl sie Chelsea geschlagen haben, und das war dann 4-0, natürlich, 4-0. genau, das war dann ja natürlich für die Katzen, ne? Und das ist ärgerlich, ja. Weil wenn du gegen Chelsea gewinnst, dann musst du eigentlich auch normalerweise gegen Bukarest, zumindest zu Hause gewinnen. Ja? Und insofern ist es das für mich deklarierte Schlüsselspiel, was sie verloren haben. Aber natürlich muss man auch über den Auftritt im eigentlichen Endspiel reden. Und da konnte Schalke das ganze gegentorlos gestalten, 2-0 gewinnen, war also auf den Punkt da. Und deswegen sind sie jetzt hier im Achtelfinale gegen Real Madrid. Genau, ja, weil sie ordentlich gespielt haben, sie waren natürlich nervös. Aber weil auch Basel sich nicht wirklich nach vorne getraut hat. Also die haben, ja, ich glaube nicht wirklich eine gute Tormöglichkeit da aufs Tor bekommen, der Schalke. Das war natürlich ein bisschen zu wenig, ja. Obwohl es natürlich auch ihr Spiel ist, weil ich meine, es ist ja ganz klar, Schalke muss das Ding machen. Ja, ein Unentschieden hätte gereicht. Das heißt, hinten ergeben sich die Räume. Da kann man gut kontern mit Sala und vor allen Dingen natürlich auch mit Valentin Stocker, mit zwei sehr schnellen Außenspielern. Das haben sie halt eben natürlich verpasst, da sich was zu erarbeiten, ja. Und am Ende war es natürlich nur eine Frage der Zeit. Man muss natürlich auch sagen, also die Schiedsrichter natürlich, ne? Das Abseitstor. Reden wir Naja, nicht drüber. das, Klar, klar, da, das da Abseits. gab es kein Abseitstor. Ja, Christoph Metzelder hat ja was sehr Interessantes geschrieben, denn das Dach in der Veldins Arena war zu. Also ist ja eine Halle, und im Hallenfußball gibt es doch eigentlich gar keinen Abseits, oder? Also ich finde, Also ich glaube, richtig entschieden. ja, absolut. Also da war doch nichts. Genau. Also wer kommt denn da auf die Idee, dass das Abseits war? Ich meine, die vier, die standen da vorne, haben Kaffee getrunken und waren daneben. Da kam ein Ball ins Spiel. Was willst du da machen? Da kannst du ja nicht ausweichen oder so. Und da muss er dann auch irgendwo hin. Und dann muss er eben ins Tor. Und Genau. dann steht's eben 2-0. Das kann immer passieren. Gut, und jetzt geht's eben gegen Real Madrid. Ich hoffe ja nicht, dass sie sich aber diesmal wieder vorne reinstellen, weil das wäre ein bisschen doof. Weil wenn man dann mit vier, fünf Leuten vorne drin steht und innen keiner ist, dann regnet es aber mal schnell gegen Tore. Ja, weil die Offensive von Real ist eben nicht ohne. Und Ja, da in muss der man aufpassen. Tat. Vor allen Dingen mit dieser etwas wackeligen, obwohl man ja jetzt eigentlich letzten Bundesliga spielen, das finde ich auch sehr, sehr gut. Oder ja, also man muss natürlich auch sagen, ich bin ja ein Fan von Ralf Fährmann. Und er muss irgendwie im Gegensatz zu Timo Hildebrand da vorne ein bisschen Stabilität gegeben haben. Hält natürlich auch sehr, sehr viele Torschüsse. Und ja, also heute hat man natürlich, gestern, vergesse ich immer, ja, fühlt sich nur so wie heute an. Für mich Hat ist man. gestern auch noch absolut gegenwärtig. Morgen ist erst, wenn ich geschlafen habe, so. Und ja, was ich sagen wollte, ja, hat natürlich jetzt auch wieder die Null gehalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber na, nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, gegen eine Mannschaft zu spielen, die solch eine individuelle Klasse hat. Ja, ich kann mich erinnern, man hat damals gegen Barcelona gespielt, 2008. Die waren aber etwas in der Krise und die haben jetzt auch nicht wirklich mit der Stammelf gespielt. Also Messi hat ja beispielsweise da auch nicht gespielt. Von dem her, es ist wirklich schwierig. Also Madrid könnte den einen Fehler machen und sie könnten Schalke unterschätzen. Und sie könnten vielleicht sagen, ich setze mal den auf die Bank, ich setze mal den auf die Bank und schone den. Und dann hätte Schalke vielleicht eine Möglichkeit. Also Schalke hat, und das ist der einzige Vorteil, sie haben nichts zu verlieren in diesem Spiel. Ja, jeder rechnet mit einem 10-9-0 von Real Madrid. Ich habe mir mal ein paar Facebook-Kommentare mal auf der Seite von Real Madrid durchgelesen. Ja, da stand Rest in Peace Schalke oder halt eben 10-0, 9-0. Ja, da, also da Das wird niemand unterschätzt. vor allen Dingen im Bernabeu, ja, wenn da vielleicht mal das Spiel vor sich hin plätschert, Schalke das ganz gut macht und Madrid halt eben nicht zu Tormöglichkeiten kommt, vielleicht auch kein Tor schießt, dann wird es vielleicht auch relativ schnell unruhig, ja. Das ist vielleicht so das, wo man den Schopf packen muss. Also man darf jetzt sicherlich nicht pessimistisch reingehen und sagen, wir haben ja eh verloren, ja, wir treten da erst gar nicht an, ja, dann geht's nur 2-0 aus oder 3-0, wie es auch immerhin gewertet wird. Man muss sich was trauen, man muss frech spielen, man muss Real Madrid ärgern, aber vor allen Dingen ganz wichtig ist, man ja, darf keine individuellen Fehler machen, ja, die auch des Öfteren mal passieren. Sagt sich so einfach, ich weiß. Aber es wird eine harte Nuss. Aber nichtsdestotrotz denke ich trotzdem, dass man eine kleine Minimalchance hat aufs Weiterkommen. Ganz ausgeschlossen ist es nicht. Ich möchte meine Ansage dann doch et eher etwas drastischer formulieren und komme an mit dem allgemeinen Schalker Ehrenkodex der Saison 2010-2011, als man in Mailand im wunderschönen Camp Nou 5 zu 2 gewinnen konnte gegen Inter Mailand. Giuseppe Meazza ist es aber. San Siro. Ach Nicht ja, Camp stimmt, nicht Camp Nou, bin ich auch blöd. Ist ja Barcelona. Nou. Ich habe nur gerade mir den kurzen Namen vorgestellt, weil bei Inter heißt es doch eigentlich Giuseppe Meazza, bei Milan eher San Siro. Ja, hat auch, glaube ich, mit den Umbauarbeiten zu tun, soweit ich das weiß. Okay, weil bei PES gab es nämlich immer zwei Stadien. Es gab Giuseppe Meazza und es gab San Siro. Genau, das Giuseppe Meazza wurde ja damals etwas aufgestockt und seither hat man halt eben San Siro da irgendwie auch gesagt. Pah. Müsste man jetzt genauer nachforschen, ob das jetzt Da eher müssen wir wirklich nochmal Nebenkonflikt genau war. nachforschen. Nee, ich wollte San Siro sagen, natürlich. Und es waren 5-2. Und ich meine, damals war man auch nicht so top in Form. Und momentan stehen wir in der Liga besser da. Im Pokal sind wir zwar schon raus, da waren wir damals noch dabei. Aber ich denke schon, dass da eine realistische Möglichkeit vorhanden ist, dass wir da weiterkommen. Wir müssen halt wirklich schon im Hinspiel wirklich komplett da sein. Dann ist wirklich die bin ich blöd? Sensibilisierte Möglichkeit da, um gegen Real zu gewinnen. Der Herr der Worte hat gerade Besitz über mich ergriffen und deswegen konnte ich meinen Satz noch nicht mal ordentlich formulieren. Aber ich denke schon, dass eine Möglichkeit da ist, dass Schalke weiterkommt. Ja, immer. Also Fußball ist alles möglich. Ja? Wieder 3 €. Ich glaube, das wäre ich, glaube ich, bei 9, ne? ja. Joa. Schalke kommt weiter. Damit lege ich mich fest. Machen wir weiter. Die letzte Partie des Achtelfinals wäre jetzt noch Galatasaray Istanbul gegen den FC Chelsea. Galatasaray war ganz gut dabei. In der Gruppenphase konnte dann das Schlüsselspiel gegen Juventus gewinnen. Zwar bei desolaten Rasenbedingungen, aber das möchten wir mal ignorieren an dieser Stelle. Ein Champions League Spiel um 14 Uhr. Wenn man zum Beispiel von der Schule nach Hause kommt und im Bus sitzt und sich seine Ergebnisse durchliest, nochmal vom gestrigen Tage, dann mitbekommt, oh, die spielen ja gerade, dann ist das wirklich ein wunderschöner Moment. Bloß wenn man dann den Rasen sieht und sich denkt, ach mal, warum haben denn die heute gespielt? Warum denn heute Nachmittag? Dann ist dieser Moment der Euphorie schnell wieder verflogen, obwohl Drogba und Sneijder letztendlich die Juve aushebelten und deswegen auch den Weg ebneten für Galatasaray im Achtelfinale. Und jetzt geht's eben gegen den FC Chelsea und ich denke schon, dass da eine Möglichkeit da ist. Ja, vor allen Dingen dadurch, dass ja auch Chelsea ein bisschen schwankt. Ja, die spielen jetzt auch nicht gerade die beste Premier League-Saison. Gegen Basel ja auch verloren. Ja, das haben wir auch gerade eben auch ja, angesprochen. Ja, klar, natürlich auch die Möglichkeit ist für Galatasaray da. Vor allen Dingen natürlich auch in Istanbul, ja, in dieser Hölle, wie sie es ja auch selbst bezeichnen, dass da vielleicht Chelsea unter die Räder kommt. Also Ich finde, dass es ein machbares Los ist für Galatasaray Istanbul. Ob es am Ende komplett reicht, das ist schwierig zu beurteilen. Aber ich rechne schon damit, dass sie eine gute Möglichkeit haben. Ne? Und Drogba, ich meine, der spielt gegen Jose Mourinho, der spielt gegen Chelsea, ja. Hat er auch selbst gesagt, der spielt zweimal zu Hause, wenn man so möchte. Der wird natürlich auch heiß sein, da durchaus was zu leisten. Ne? Also, ich meine, der wird besonders motiviert sein, denke ich. Definitiv ein Kandidat fürs Weiterkommen und ich bin mir eigentlich jetzt hier auch ziemlich sicher, dass Galatasaray weiterkommt. Also Ich kann mir das vorstellen, ja. man darf Chelsea nicht unterschätzen. Ich meine, damals 2012 hat auch keiner Chelsea zugetraut, dass sie Champions League Sieger werden und dann war Barcelona plötzlich draußen und dann war Bayern im Finale geschlagen. Und klar, man muss Chelsea mal auf der Rechnung haben, aber ich denke, Galatasaray ist so stark wie nie zuvor mit Melo, mit Eboué, mit Drogba, mit Sneijder. Ja, wobei sie in der Liga jetzt eigentlich nicht so gut dastehen. Das sind sie nur Vierter. Also da läuft's. Also da sind sie hinter Beşiktaş Istanbul, Fenerbahçe, glaube ich. Und das ist ja die Saisonüberraschung in der Türkei. Das ist ja Kasımpaşa, wenn man sie dort ausspricht, die ja Zweiter sind. Haben, glaube ich, satte 4 Punkte Vorsprung auf Boah, Galatasaray Istanbul. das ist ordentlich. Ja. Ja, aber ich lege mich dann trotzdem fest auf Galatasaray. Würde ich schon sagen. Wir sind ja Sensationsgeil heute, deswegen sage ich jetzt auch einfach mal, dass es Gala macht. Mal gucken, ob wir das jetzt noch zusammenkriegen, weil jetzt können wir das nochmal zusammenfassen, wer denn bei uns immer jeweilig weiterkommt. Manchester City gegen FC Barcelona. Wir haben beide Manchester City gesagt. Leverkusen gegen Paris. Habe ich Paris gesagt? Du auch Paris? Na, ich habe mich für Leverkusen festgesetzt, glaube Gut, du Leverkusen, ich Paris. Können wir ja dann abgleichen, wenn das Achtelfinale ich. dann über die Bühne gegangen ist. Milan gegen Atletico waren wir beide bei Atletico. Und Genau. das war, glaube ich, der deutlichste Tipp sogar. Arsenal gegen Bayern. Waren wir Ihr bei beide Bayern. Bayern. Genau. Zenit St. Petersburg gegen Dortmund. Wir beide Dortmund. Piräus gegen Manchester. Da waren wir beide bei Manchester. Schalke gegen Real. Oh, da haben wir uns gar nicht festgelegt, so in dem Maße. Da bin ich ehrlich gesagt mal Realist und sage, dass es trotzdem real weiterkommt. Puh, das war natürlich vorhin eine Hyperbel, ja, habe ich natürlich übertrieben mit Schalke. Das war nicht ernst gemeint. Es ist wirklich schwierig, aber ich würde jetzt auch sagen Real, weil aktuell in der Form können wir da nicht mithalten. Nee, ich glaube auch einfach, dass da die individuelle Klasse, vor allem natürlich auch die Verletzung. Ja, man weiß natürlich nicht, was Horst Held vielleicht noch im Winter macht, was mit dem Trainer passiert. Das ist auch immer alles, was noch so nicht geklärt ist, ja, was, wo man dann auch nicht weiß, wie es sich entwickelt. Noch einmal, ich traue schon zu, dass das Schalke die Möglichkeit hat, da weiterzukommen. Aber im ersten Moment würde ich mir jetzt einfach auf Real dort festlegen. Ja. Und Gala gegen Chelsea, wir beide bei Gala. Also wenn man das jetzt auf dem Papier sieht, könnte man Außer sagen, wow. Leverkusen, ne? Ja, das ist ja mal ziemlich sensationsgeil. Gut, damit haben wir jetzt auch die Champions League durchgesprochen. Jetzt sind wir schon am Ende. Sven, möchtest du noch irgendwas bewerben? Nicht unbedingt. Okay, gut. Dann können wir die erste Folge der Interimstrainer abschließen, Sven. Es war eine wunderbare Episode. Danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, gerne wieder. Und mir erst. Und damit möchten wir die Episode abschließen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss, ciao.